Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit der Folge Nummer 8. Mein Name ist Sascha, ich sitze hier im schönen Schleswig-Holstein in der Nähe von Hamburg und ich bin natürlich heute wieder nicht alleine, nämlich am anderen Ende der Studiolink-Leitung sitzt mein Kollege, mein Podcast-Kollege Dennis Kranz, den begrüße ich recht herzlich, der sitzt in Merseburg. Hallo Dennis. Hallo Sascha. Ja, aber es ist so weit weg nun auch wieder nicht. Also wir haben glaube ich 300 Kilometer zwischen uns oder so, 300 Kilometer Luftlinie. Ja, super. Und wir haben natürlich die letzte Stufe der Rakete auch gezündet, denn der Eurovision Song Contest, der steht vor der Tür. Und in dieser Woche haben die Proben begonnen für den Eurovision Song Contest. Heute Morgen sind dann auch die letzten Einzelproben über die Bühne gegangen und ab morgen geht's dann in die Proben der Semifinals. Aber Dennis, wir haben ja noch zwei andere Gäste. Vielleicht magst du sie mal vorstellen. Genau, wir haben einmal Lisa im Angebot. Sie ist da und Sophia. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ihr habt lange Zeit ja auch eine Radiosendung in dem Bereich gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ihr die überhaupt noch macht, aber ich glaube, wie lange habt ihr das denn gemacht, diese Radiosendung zusammen? Diese ESC-Radiosendung, muss man ja dazu sagen. Genau, also wir haben angefangen. Sophia. Fang du an, Lisa. Okay. Ich glaube, wir haben sie 2013 zum ersten Mal gemacht. Wir haben uns im Studium kennengelernt. Wir haben in Paderborn beide populäre Musik und Medien studiert. Und dann halt festgestellt, dass wir da beide sehr affin sind, sage ich mal. Also einfach Spaß an dem Thema hatten. Wir haben ein Campusradio, Lunico, und haben dann gedacht, ey, warum gibt es hier eigentlich niemanden, der sich damit beschäftigt? Okay, machen wir das halt. Aber es ist 2013 gewesen, oder? Bin ich da falsch? Ich meine ja. Genau, und dann haben wir das halt seitdem jedes Jahr gemacht. Das ganze Ding heißt Escalation, also ESC, dann halt groß und dann Eskalation. und wir werden tatsächlich auch dieses Jahr Eskalation 4.0 starten, und zwar am nächsten Freitag. Oh. Genau, dieses Jahr kurz vor knapp nochmal schön eine Sendung reinmachen. Und da sind wir mal gespannt, weil das wird jetzt auch die erste Sendung sein, die wir machen, wo schon beide Semifinals durch sind. Oh, das ist natürlich extrem spannend. Das heißt, ihr werdet euch dann nur mit den Finalteilnehmern beschäftigen wahrscheinlich. Ihr habt ja nur, ich glaube, ich mache 2 Stunden immer, ne? 2-Stunden-Sendung oder so. Ja, wir werden bestimmt mal die Semifinals noch so ein bisschen rückbesprechen und dann uns aber auf das Finale fokussieren und mal schauen, was wir da so alles besprechen können. Da wird es bestimmt viel Potenzial geben. Ja, sowas Ähnliches haben ja Sascha und ich auch gemacht. Allerdings mache ich das jetzt schon seit 2010. Genau, seit 2010, seitdem Lena teilgenommen hat, machen wir diese so eine Sendung schon. Allerdings irgendwie 4 bis 5 Stunden am Stück. Nicht immer live, aber es war ein Marathon dieses Mal genauso. Und ich glaube, Sascha kann da auch ein Lied von singen, dass er später noch mit dem Zug gefahren ist und so dann am Schluss. Und fast wärst du auch gar nicht gekommen, oder? Weil du so ein paar Probleme hattest. Nee, das war mehr oder weniger letztes Jahr. Also ich bin ja seit dann 2014 in so einem Telefoninterview haben wir ja gemacht, so ungefähr 10 Minuten. Wir haben uns ja, Dennis und ich haben uns ja bei Twitter praktisch kennengelernt und haben beide so über den ESC getwittert. Und dann hat mich ja Dennis irgendwann mal angesprochen, ob ich nicht mal in seiner Radiosendung dabei sein wollte. Habe ich so gedacht, das war mir bis dahin noch gar nicht so präsent. Naja, und dann haben wir so ein bisschen über, ich glaube, damals war gerade durch Zufall in dieser Sendung 2014 Sanna Nielsen an Du. Genau. Und da haben wir dann auch drüber gesprochen. Ich hatte dann auch von meinen Reisevorbereitungen in Kopenhagen gesprochen, weil ich ja praktisch seit Düsseldorf da eigentlich auch jedes Mal mit dabei bin. Dies Jahr setze ich ja mal aus. Baku war ich auch nicht dabei. Und weil es durch Zufall, das ist ja meine Geburtsstadt, Hildesheim, und ich mich da auch ein bisschen auskenne, habe ich so gedacht, naja gut, zwischen Hamburg und Hildesheim ist es ja nicht so weit, dann kann ich ja auch mal persönlich vorbeikommen. Und das mache ich jetzt seit 2015. Und das ist immer sehr, sehr nett. Und es ist eigentlich von der Bahn her, ist es ja im Grunde eine Nahverkehrsstrecke, aber durch dieses da ist irgendwie seit letztem Jahr schon in Hannover irgendwie immer da der Wurm drin. Letztes Jahr war es dann tatsächlich so, dass ich beinahe den Zug nicht gekriegt habe, weil der zu früh gefahren ist. Der ist irgendwie 20 Minuten eher und da konnte ich gerade noch in die Bahn reinsteigen. Und das habe ich aber dieses Jahr dann ein bisschen anders gemacht, indem ich dann irgendwie eine halbe Stunde eher in Hamburg-Altona gewartet habe. Und da fuhr aber Gott sei Dank auf hinzu, alles war alles reibungslos und wir hatten ja eigentlich auch eine super Sendung. Die werden wir übrigens auch in den Shownotes zu diesem Podcast auch noch mal mit dazugeben. Genau, da kann mit man den Videos, ne? Genau, mit Videos. Und wir haben dann, weil wir müssen ja die Musik dann wieder rausnehmen, weil es halt durch die GEMA ja so ein bisschen Probleme gibt, haben wir dann so einzelne Kapitel, wo man sich dann praktisch durch die Länder klicken kann und hören kann, was wir dazu so zu dem einen oder anderen Song gesagt haben. Das ist immer so unter dem Vorbehalt, weil da waren natürlich noch nicht die Proben. Die waren ja jetzt genau. Erst seit letzten, also Sonntag konnten wir noch so ein paar oder am Montag konnten wir so ein paar schon sehen oder konnten wir schon reflektieren. Aber wir haben halt sozusagen diese ganze Probenwoche, die jetzt war, natürlich nicht berücksichtigen können. Und da gab es ja schon so die eine oder andere schöne oder nicht so schöne Überraschung. Wie ist das denn bei euch beiden? Was auf welche Länder habt ihr euch denn jetzt so fokussiert? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass jetzt diese Woche die Proben da gelaufen sind. Also ich habe eigentlich versucht, mich relativ ganzheitlich immer zu informieren über alles. Hab natürlich auch so meine paar Favoriten, wo ich dann mal ein bisschen genauer hinschaue, aber wollte schon versuchen, das Große im Ganze so im Blick zu behalten. In den Proben hat mich natürlich am meisten schon auch Levina interessiert und da war ich eigentlich schon mal relativ positiv überrascht. Und sonst natürlich auch so die Abstürzer aus den Proben nochmal genau einen Blick drauf geworfen. Geht mir eigentlich ähnlich. Also ich hatte vorher so ein bisschen auch Weißrussland im Blick. Da fand ich das Video mega cool. Da habe ich jetzt natürlich dann nochmal geguckt, wie setzen die es live, um nur einfach jetzt mal so zu sehen, wie kommen die Videos jetzt quasi auf die Bühne? Also was stehen für Ideen dahinter? Wie setzen sie das unterschiedlich um? Das fand ich schon ziemlich interessant. Natürlich guckt man immer so, schiebt man mit 1, 2, 5 Augen auf Italien. Das ist momentan ja leider so. Mhm. Das heißt leider, aber es ist einfach so. aber ansonsten bin ich, also ich habe auch so meine Favoriten, wo ich jetzt mal mehr geguckt habe, so. Ich bin ja in Skandinavien verwurzelt, mehr oder minder. Hat natürlich da meine Pappenheimer auch im Blick. Aber es gibt jetzt noch niemanden, wo ich sage, da bin ich jetzt so ziemlich hinterher. Du fährst jetzt nicht auf diesen Italienzug mit auf, oder habe ich das richtig verstanden? Ich weiß nicht. Also, nein. Eigentlich nein. Ich fand, also als ich das erste Mal, ich weiß nicht, Sophia, hast du mir das geschickt? Ich glaube. Mhm, ja. Ich glaube, dass ich mal so eine Nachricht von Sophia bekommen habe, so hier, das ist übrigens der Favorit oder so. Und ich auf der Arbeit saß und das geguckt habe und dachte so, oh Gott. Also ich hatte so ein bisschen die Erinnerung an San Marino letztes Jahr, also auch wieder so ein geleckter Typ und dachte da auch so, was soll der Affe? Und holt er sich da irgendwie, fühlt er sich mit dem verbunden oder was soll dieser Affe da? Bis ich dann irgendwann diesen englischen Untertitel gelesen habe und dann mir klar wurde, was dieser Affe da überhaupt macht. Der Song, also das ist mir einfach, das Schlimme ist ja, es ist so perfekt. Das ist ja das Schlimme daran. Es ist einfach rund. Der Typ, also okay, Aussehen lassen wir jetzt mal außen vor. Der ist halt, also für mich ist er zu geleckt, aber gut. Dann, der Auftritt ist rund, das Lied ist witzig. Man kann das sofort mitsingen. Es gibt diesen Allee-Mitschreibpart. Weil ich kann einfach leider einfach nichts Schlechtes dazu sagen. Das ist mein großes Problem im Moment. Ja, ich glaube, es ist, sie haben in Italien einen ganz, so einen guten Mittelweg gefunden. Es ist zwar inszeniert auf der Bühne, aber es ist auch noch einen ganz kleinen Tick spontan. So hatte ich es jetzt aus den Probenvideos auch so entnommen. Und ich bin nur immer so ein bisschen skeptisch. Er ist ja nun jetzt auch der Favorit. Und eigentlich, wenn man jetzt die Probenvideos sieht, kann man da nicht wirklich dran rütteln. Aber man weiß eben halt auch nicht, wie die Jurys dann auch abstimmen. Das kann natürlich noch mal, da kann es auch noch mal einen lachenden Zweiten oder Dritten irgendwie geben, der dann plötzlich an Italien vorbeizieht. Deswegen sehe ich da noch nicht den Drops so endgültig gelutscht, ne? Aber das macht es für mich auch ganz, ganz viel aus. Ich habe heute nochmal die Proben alle durchgeguckt und hatte heute bei Italien auch so einen Lena-Moment. Also es wirkte so spontan, es wirkte locker, flockig, leicht. Es ist nicht so angestrengt, ich muss jetzt jeden Ton treffen, sondern er stellt sich dahin und zieht so vollkommen sein Ding durch. Und man hat einfach, selbst ich die ich eigentlich überhaupt nicht gut finde und überhaupt nicht mag. Das, ich habe den Bock mitzuschnippen und mitzugehen und irgendwie was zu tun. Und ja, aber wir, also ich setze noch so ein bisschen auf die Juries, die können ja immer noch einiges durchwürfeln. Ja, aber ich meine, Italien wäre nicht schlimm. Man muss schon sagen, das ist einfach das perfekte Paket, ne? Also die haben so einen eigenen Stil, es hat eine sehr eingängige Melodie, es ist ein bisschen ironisch, es hat Tanzbewegungen, die man mitmachen kann, es macht Spaß, es ist bunt, es ist fröhlich und es ist ein echt guter Performer. Also ich glaube, es wird schwer für die anderen Länder daran zu kommen. Also ja, ich glaube, der steht wirklich zu Recht auf diesem Thron, auf dem er gerade ist. Was ich auch noch heute gehört habe, ist, also es ist ja auf Italienisch und was man dann, also ich verstehe halt kein Italienisch, aber das ist eine Sprache, die man leicht so mitsingen kann, wie man als Kind halt auch Englisch mitgesungen hat, als man noch kein Englisch konnte. Man kann das so ein bisschen mitstammeln, man hat keine Ahnung, was man da tut, aber man kann das so ein bisschen, es ist halt super eingängig und man kann das irgendwie vielleicht so versucht das halt so ein bisschen mitzusingen und die Sprache bietet das halt auch an. So, wenn das jetzt ein französisches Ding wäre, dann wäre das für mich ziemlich unmöglich. Aber so an sich, ja. Ja, aber ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf den Text drauf an. Also mein Französisch ist jetzt eigentlich auch fast nicht vorhanden. Aber ich konnte Loin d'ici von Zoé irgendwie mitsingen. Also das kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf den Text drauf an. Und ich glaube, auch bei dem italienischen Text jetzt bei Francesco Gabbani funktioniert das irgendwie halt auch. Und es ist nur so ein bisschen schade, dass man natürlich jetzt nicht so ein, wer wird es denn jetzt? Weil es gibt ja manchmal so Jahrgänge, da weiß man das vor Beginn des ersten Semifinals, hat man keine Ahnung, wer wird da jetzt das Rennen machen? Wer wird da irgendwie ankommen? Es ist natürlich auch teilweise ja sehr durch die Wetten getrieben und durch die ESC-Fans, die ja dann auch vielzahlig auch im Pressezentrum sitzen und da natürlich auch Meinung dann auch so potenzieren und da irgendwie das in so eine Richtung lenken. Da bin ich mal gespannt, ob so der gemeine Zuschauer das irgendwie halt auch noch so sieht. Wobei, also wie gesagt, ich glaube auch, dass da das Gesamtpaket da auch so stimmt. Also so eine Blackbox ist ja so im Moment noch für mich, was ja auch hochgehypt wird, ist ja Portugal. Da reist ja jetzt der Salvador ja jetzt auch, glaube ich, erst heute irgendwie halt so an. Da weiß man eigentlich auch noch so gar nicht, wohin da die Reise geht. Also ist das da wirklich so, dieser ganz bestimmte Moment, den er da kreieren kann? Bisher hat ja nur seine Schwester immer ihn da imitiert auf der Bühne. Wie ist eure Meinung so zu Portugal? Portugal sticht halt raus, meiner Meinung nach. Es ist wirklich ganz anders zu dem, was man sonst hört. Es ist sehr schön ruhig, es ist gut abwechslungsreich im Vergleich zu den anderen Tracks, die man so dabei hat, so die ganzen Schweden-Produktionen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und der Typ hat eine wahnsinnige Ausstrahlung, weil er halt auch irgendwie anders ist, sehr authentisch und das wahnsinnig gut singen kann und mit wahnsinnig viel Gefühl das rüberbringt. Und das ist, glaube ich, was man nicht unterschätzen sollte. Und das ist ja auch, glaube ich, meiner Interpretation nach der Hauptgrund gewesen, warum letztes Jahr die Ukraine gewonnen hat mit diesem Titel, weil der auch einfach so wahnsinnig emotional war. Deswegen glaube ich auch, dass es berechtigt so ein Dark Horse ist, dass der wirklich weit oben landen kann. Mhm. Ich glaube auch, dass der halt, da steht wirklich das Lied im Mittelpunkt. Also da geht es nicht um Show, um Glamour, um Glanz, um bla, sondern der bleibt so sehr, sehr bei sich. Und hat einer von euch die Songtracks gesehen? Von ja, ich habe sie alle gesehen. Gut, da hat Mietze was. Ich glaube, es war Mietze. Hat, glaube ich, auch gesagt, dass man halt sieht, wie er sich in der Musik verliert und wie er nur in dieser Musik lebt. Man weiß ja, er ist ein bisschen krank, was genau weiß man nicht, ist auch völlig egal, finde ich. Diese ganze Diskussion finde ich auch überflüssig, das ist seine Sache, aber man sieht, wie ihn das auch ein Stückchen irgendwie von irgendwas befreit. Und das ist, glaube ich, etwas, was er gut transportieren kann, dass nur diese Musik zählt. Und ich glaube, dass er mit der Art des Songs auch bei einem älteren Publikum ankommen kann. Mhm. Also nicht nur mit Bufta Bufta, sondern halt eben auch mit dieser musikalischen Qualität, die das Ding hat. Obwohl es doch sehr altbacken ist. Ich werde damit nicht so wirklich warm. Also da finde ich andere Nummern, die sich gerade so getan haben, besser. Also weil man viele Sachen ja auch nicht live kannte. Also Lucy Jones zum Beispiel finde ich live mega. Also das Bühnenbild und die ganze Inszenierung ist sehr, sehr gut gemacht. Ich habe das noch nie so gesehen. Ich finde auch Frankreich zum Beispiel von der Aufmachung von der Bühne ist mega gut gemacht. Dieses 3D-360-Grad-Modell von Paris, wo man dann um den Eiffelturm rumfliegt und irgendwelche komischen Dinge hinten im Hintergrund passieren. Das passt sehr gut zum Lied, aber das Lied selber finde ich nicht so toll. Da muss man halt auch mal gucken. Aber ich glaube, dass auch Bulgarien zum Beispiel jemand sein könnte, der sehr hoch landen könnte, weil der das so live singt, als wäre es die Studioversion. Also das ist schon ein bisschen erschreckend. Ja, bei dem Christoph ist das ja so, wir hatten es ja letzte Woche in der Tonvision auch, da habe ich ja auch noch gesagt, den halte ich auch ein bisschen für sehr hochgehypt. Jetzt hat man ihn ja irgendwie auch gesehen und der ist ja der Erste, der in seinem Geburtsjahr eine 2000 irgendwie im Geburtstag irgendwie hat. Alle anderen sind ja 1900 geboren, da ist er jetzt irgendwie auch der Jüngste in diesem Teil. Und er ist für seine 17 Jahre da sehr souverän auf der Bühne. Das hat mich schon auch sehr beeindruckt. Und ich glaube, da an der Stelle ist Bulgarien, glaube ich, auch zu Recht so einer der Favoriten. Das könnte ich mir auch vorstellen. Nochmal zurückzukommen auf Portugal, da denke ich aber allerdings auch, für mich hat es auch so ein bisschen, ja, Doris Day und Rock Hudson liegen eng und schlungen irgendwie da in den Armen und dazu spielt dann dieses Lied. Es ist dann aber, wenn ich das mal so überlege, als die Lieder alle so nach und nach so eintrudelten, wer wird da in diesem Jahrgang irgendwie sein, da war halt schon viel Gleiches auch dabei oder ist viel Gleiches auch dabei. Und da ist, glaube ich, tatsächlich auch Portugal eins der Lieder, die halt wirklich auch so ein bisschen hervorstechen und da auch so eine ganz andere Farbe irgendwie machen. Alles viele andere Dinge sind halt, ja, Radio und Schwedenpop und das, was wir so Tag für Tag im Radio eben halt auch hören. Ne? Da finde ich, hat er auch letztes Jahr Yamala irgendwie ein Zeichen gesetzt, aber also da habe ich auch nicht wirklich dran geglaubt, habe ich immer gesagt, ach, das kann doch nicht, also das ist so radiountauglich, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das viele wählen, weil das eben halt auch so krass rausgestochen ist. Das hast du ja auch nie wieder irgendwo in irgendeinem Radio gehört. Richtig. Einfach, weil du es nicht so nie spielen kannst. Also kannst du, aber die Frage ist, ob du das solltest. Von daher fand ich das auch schon als Wahl sehr ungewöhnlich und bin da wirklich, was Portugal angeht, sehr, sehr gespannt, was passiert mit ihm, wenn er ja jetzt ankommt, wie ist er drauf, wenn er jetzt gerade eine OP hinter sich hat, wie wird er das alles so wegstecken? Ich fand auch, ich habe die Probe seiner Schwester gesehen und fand das auch ein bisschen positiv erschreckend, wie sie das auch transportiert. Ich glaube, dass sie sich auch noch mal mit seiner Gestik oder Mimik oder wie auch immer auseinandergesetzt hat, weil sie das wirklich erschreckend ähnlich zu ihm transportieren kann, diesen Habitus, den er einfach hat. Ich kann das nicht anders beschreiben, dieses ganze Ding, das er da abfährt irgendwie. Ja, sie müssen sehr nah beieinander sein. Sie wird wahrscheinlich den Song auch wirklich extra für ihn so auch komponiert haben. Und ich denke mal auch, das kann vielleicht auch, ich glaube, sonst wäre es, glaube ich, eine Parodie, wenn jemand jetzt versucht, ihn da so in seiner ganzen Gestik und Mimik da irgendwie halt nachzumachen, wird es, glaube ich, eher albern. Und bei ihr war es dann jetzt doch eher so, dass man dachte, wow, also wir werden mal sehen. Also ich bin jedenfalls sehr gespannt, ob es dann wirklich dazu kommt, dass sie da weiterkommen. Welche Länder sind euch sonst noch aufgefallen? Also Schweden ist ja auch immer ein Thema, ne? Gut, dass du weißt, was ich denke, Sophia. Obwohl wir so weit auseinandersetzen, das ist herrlich. Ja, aber ich glaube, meine Meinung zu Schweden wird etwas anders ausfallen als deine. Ich bin nämlich dieses Jahr kein Fan. Nee, ich auch nicht. Ich mag es gar nicht. Also ich muss gestehen, dass es auch so ein bisschen, also der Song bleibt hängen, ne? Und ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich das so summe. Und es eigentlich auch ganz gut finde, aber der Typ kommt bei mir gar nicht an. Also ich finde ihn wahnsinnig, seine Ausstrahlung ist für mich wahnsinnig arrogant. Ich weiß nicht, ob er wirklich arrogant ist oder nicht, das möchte ich ihm jetzt auch nicht unterstellen. Aber er kommt bei mir nicht gut an. Und diese Inszenierung mit den Tänzern, das ist zwar irgendwie ganz, ganz witzig mit diesen Laufbändern, aber es erzeugt bei mir irgendwie so ein Unwohlgefühl. Ich finde das alles so ein bisschen zu arrangiert, hingebaut und perfekt und geleckt. Es ist überproduziert. Also finde ich, es ist zu auf den Punkt produziert. Man will damit zu viel irgendwie. Ich, ich, Ich habe das Melodiefestivalen ja gesehen und ich glaube, dass das ein anderer Song aus der Melodiefestivalen, glaube ich, noch besser gewesen wäre, wenn man Nano mal nimmt mit Hold On zum Beispiel. Das war von der Präsenz total mega gut, aber leider hat die internationale Jury ja so ein bisschen da die Hand drauf gehabt und hat ihn ja gewählt. Da muss Schweden, glaube ich, ein bisschen gucken, wie es mit dem Melodiefestival in dieser Form so weitergeht. Ich glaube, die sind gerade so einem Tief drin, habe ich das Gefühl, so wie Irland. Das hatten wir auch in der Turmvision-Sendung so, dass Schweden irgendwie in einen Tief hängt, wo man so einfach nicht mehr rauskommt. Ich glaube, nach den ganzen Gewinnen in den letzten Jahren ist es, glaube ich, für das Land etwas schwer geworden, anders zu sein, anders zu klingen, weil viele der Songs aus den Melodiefestivalen klangen gleich. Also man konnte es gar nicht so sehr auseinanderhalten, manche Songs. Martin Pfefferle schreibt gerade auch im Chat, dass er Schweden super findet, aber er würde nächstes Jahr nur ungern nochmal nach Schweden fliegen wollen, obwohl Schweden wunderschön ist. um daran vielleicht mal anzuknüpfen, ich war die letzte Woche in Schweden im Urlaub und dadurch, dass ich die Landessprache beherrsche, habe ich mich dann mal mit so einem, also mit Freunden einfach ausgetauscht. Dazu, ja, wie findet ihr das denn und wie ist das denn damit? Und auch die sagen, also zum Beispiel als damals Mons angetreten ist oder letztes Jahr auch mit Franz, die waren sehr, sehr überzeugt davon, die haben dahinter gestanden. Generell die Euphorie für den Contest ist ja sehr groß. Aber dieses Jahr ist es auch so, dass die sagen, oh, schwierig. oder dass sie halt sagen, ja, der ist uns, also man muss sagen, dass der nicht so geleckt ist. Für einen Schweden ist der, also es gibt so, wenn man durch Straßen läuft, dann sieht man irgendwie so drei Typen an Männern, das sind die Wikinger, dann sind das diese obergeleckten Fuzzis, wie auch er halt einer ist und dann gibt es halt noch so den Normalo und das heißt, er passt schon in dieses generelle Bild, der Schweden passt er rein. Natürlich ist, für mich ist er halt ein Model, das singt und nicht in erster Linie ein Sänger. Das hört man, finde ich, auch, also bei kam jetzt irgendwie vorhin so ein Auftritt von, als er irgendwie im Eurovision Village aufgetreten ist, irgendwie die Tage, fand ich jetzt gesanglich nicht so stark. Und man hört es auch immer in den Live-Proben, dass er da echt struggelt irgendwie. Und ja, dann sehe ich es halt eng für Schweden. Also wenn ich jetzt einfach die Wetten erstmal vorne vorlassen würde und einfach mich so auf mich konzentriere, dann sehe ich es eng für Schweden, obwohl mir das natürlich das Herz bricht. Aber wenn du die Wetten anguckst, dann sind sie da ganz weit vorne mit dabei, auf Platz 4 im Moment. Also, Wetten ist halt auch immer so eine Sache, aber so ein grobes Meinungsbild gibt es ja wieder. Und Platz 4, es bricht mir das Herz, aber ich sehe sie momentan überhaupt nicht so gut. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Also ich sehe es noch nicht so, dass sie dieses Jahr so in so einer Krise waren. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen am Abkippen. Es ist eben halt auch so im Melodienfestival, man hat kaum Variationen, dann ist da mal irgendwie so ein altgedienter Schlagersänger, den laden sie da auch nochmal mit ein, irgendwie so, aber es hat irgendwie auch mit diesen ganzen so Loreens und wie sie alle heißen, hat es überhaupt nicht funktioniert. Und wir sind da, ich fand dieses Bild übrigens sehr schön neulich von Thomas Mohr, der dann irgendwie sagte, ja, die Eurovision ist eigentlich wie so ein Haus und jeder hat so sein Zimmer, aber alle richten es mit IKEA ein, ne? Und das ist eben halt, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, so ähnlich wie auch in Zypern da mit Thomas Gison, der da auch so seinen Stempel aufdrückt. Und ich habe im Moment auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht könnte auch Schweden auch rausfliegen. Das ist, wobei bei den Schweden ist es dies Jahr so, ich finde das erste Semifinale, in dem sie ja auch antreten, er wird ja auch den ESC ja sozusagen eröffnen, da ist er eigentlich eher in dem etwas schwächeren Semifinale. Insofern denke ich eher fast, dass er da auch noch weiterkommen wird. Das zweite Semifinale, insbesondere die zweite Hälfte, ist eigentlich sehr, sehr stark. Da könnte es noch irgendwie ein ganz blutiges Ende nehmen mit dem einen oder anderen Teilnehmer, glaube ich. Ja, also ich kann mir auch tatsächlich gut vorstellen, dass er rausfliegt, weil der Song ist zwar catchy, aber es kommt so viel auf Ausstrahlung an und auf darauf, wie man im Fernsehen rüberkommt. Und ich glaube, da könnte er echt Probleme haben. Er wirkt zwar sehr perfekt, aber das kann halt auch irgendwie dann das Negative daran sein. Und ich weiß nicht, ob er da Sympathien für sich gewinnen kann. Kennt ihr den Song vom letzten Jahr von ihm? Constellation Prize? Der war um einiges besser und auch hat sich mehr abgehoben als das, was er dieses Jahr schickt. Da hätte man, glaube ich, wenn Franz nicht gewonnen hätte, hätte er, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen gehabt, auch sehr, sehr hoch zu landen. Das ist dieses Jahr so ein bisschen Also ich glaube auch, was Sascha schon gesagt hat, ich glaube auch nicht, dass es schwer werden könnte, eventuell schwer werden könnte, dass er ins Finale kommt. Beziehungsweise er könnte Glück haben, dass er gerade so ins Finale kommen könnte. Ja, also ich glaube auch definitiv, dass es für ihn, das wird eine enge Kiste. Das glaube ich auch. Aber wo du gerade eben vom zweiten Semifinale sprachst, wir können ja mal von etwas reden, was definitiv nicht ins Finale kommen wird. Oha. Das ist für mich wieder, wie eigentlich immer, wie soll es auch anders sein, Valentina Monetta, Evergreen mit einem Ralf-Siegel-Song, der mich, mehr kann ich auch eigentlich, das ist schon wieder so ein Lied, das höre ich und sitze schon davor und lese Valentina Monetta und denke, warum macht die das? Ganz ehrlich, also wenn die ein Projekt braucht, dann soll die mich anrufen. Ich habe einen Stapel voll Arbeit auf dem Schreibtisch liegen, dann soll die mir Bescheid sagen. Aber jetzt wieder mit einem Ralf Siegel-Song hinzufahren und vor allem dieser amerikanische Sänger Jimmy Wilson, den sie dabei hat, der tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß gar nicht, worauf er sich einlässt. Jimmy Wilson sieht so ein bisschen aus, wenn man so in so einen Spielzeugladen geht und da ist dann so ein großer überdimensionaler Hulk. Aufsteller und er ist so eine Actionfigur. Der hat ja irgendwie seine Frisur wie aufgemalt irgendwie auf seinem Kopf, ne? Also der sieht ganz, ganz komisch aus. Ich würde da aber gegenhalten. Also ich glaube, das könnte was werden mit San Marino. Das ist natürlich, die Probenvideos, die ich da gesehen habe, das hat sich schon auch ein bisschen davon abgesetzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch eher so die ältere Zielgruppe darauf tatsächlich irgendwie so anspringt. Ich würde das nicht so ganz verloren sehen. Also ich könnte mir das schon ganz gut, ich meine, der ESC ist ja nun auch nicht unbedingt so Trendsetter und die spielen ja dann doch eher auf so eine Geschichte an. Also mich erinnert es halt, wie gesagt, so ein bisschen an When the Rain Begins to Fall mit Pia Sadora und Jamie Jackson. Das ist so ähnlich so. Und es ist auch, das Video ist tatsächlich auch so ein bisschen, ja, Vati und Mutti machen nochmal in der Disco einen drauf. So, ja, genau. In der 30 Party. Ja, so in der Richtung, aber ich glaube, es gucken ja nicht nur die 14-Jährigen irgendwie zu, sondern das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen, und Ralf Siegel hat sicherlich auch, man sollte es kaum glauben, aber vielleicht auch seine Fans und die hat er definitiv, glaube ich. Ich glaube, ich habe das gesehen in bei Interviews, er nimmt sich sehr, sehr viel Zeit für Leute, die irgendwie Fan-Akkreditierungen haben. Er macht für die Fanclubs sehr, sehr viel. Er engagiert sich da auch sehr. Also der weiß, was er da macht, aber ich finde den Song auch nicht so mega gut. Also das ist irgendwie mein Song, den ich irgendwie gerne mal in den Mülleimer werfen würde. Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, boah, ey, der kommt jetzt in meiner All-Time-Playlist irgendwie für den ESC. Das sicherlich auch nicht, aber man muss es dann ja vielleicht so ein bisschen über den ganzen Blick irgendwie sehen und und auch letztes Jahr der Serr hat irgendwie letztendlich hat er eine lustige Show gemacht und das sind natürlich immer so die Dinge, die auch dann leider auch speziell nachher im Finale auch fehlen, weil natürlich diese ganz verrückten Sachen, wobei die gibt's eigentlich ja dieses Jahr leider so gar nicht, die fehlen halt dann auch so ein bisschen und das ist halt, und die beiden, Valentina und auch Ralf Siegel, letztendlich gehören sie zum ESC auch irgendwie dazu. Es würde da wahrscheinlich irgendwas fehlen, ich weiß es nicht. Und er will halt die 25 voll machen und vielleicht macht er auch noch die 30 voll in seiner Teilnahme. Also wird man sehen. Aber an der Stelle würde ich da wiederum im Gegensatz zu Schweden, würde ich dann sagen, die sind halt leider in so einer Todesgruppe. Da kann es natürlich auch so 50-50 werden für San Marino. Das denke ich auch mal, aber nicht unmöglich. Also wenn ich mir das zweite Semi so angucke, dann sehe ich da für San Marino, also Pech, also wenn ich vorher schwarz gesehen habe, sehe ich jetzt pechschwarz. Also das ist für mich noch schwarz kein Durchkommen. Ich sehe noch jemanden schwarz. Ja. Und zwar Litauen. Sehr, sehr schwarz. Extrem schwarz. Schwarzer, glaube ich, geht's nicht, weil das ist ein Song, der irgendwie aus den 80ern entsprungen ist. Das ist dieses Fuse-Mark, ne? Ja, genau, Fuse Mark und Rain of Revolution. Ja. Ganz schrecklich. Ja. Ich glaube, man hat irgendwelche Synthesizer aus den 80ern genommen, sich von Phil Collins ein paar Sachen geklaut und versucht irgendwie so einen Song rumzubasteln. Es funktioniert überhaupt nicht. Ich kriege da immer Ohrenschmerzen von, wenn sie singt. Und diese Performance ist das Grauen. Das ist richtig, das Grauen, ich kann es nicht sehen. Es ist ganz schlimm. Also wirklich, ja, also dem kann ich auch wirklich gar nichts abgewinnen. Und da muss ich dann sagen, bei San Marino, da kann ich wenigstens noch herzlich drüber lachen. Ne? Also ich habe mir da die Proben angeschaut und auch die Background-Tänzerin mit dem Glitzer-Zylinder, so, da habe ich einmal herzlich gelacht. Litauen ist für mich auch eher verstörend, muss ich sagen. Da sehe ich auch nicht wirklich viel Chancen. Wen haben wir? Irland. Irland ist für mich so der Deutschland sucht einen Superstar-Siegertitel, den man irgendwie aus der Schublade von Dieter Bohlen rausgeholt hat und dann nochmal versucht hat, ihn irgendwie zur ESC-Bühne zu packen. Von 2003 Brandon, aber auch dann. Ja, von 2003, ja, für unseren lieben, wie heißt der, Daniel? Genau, für Daniel hat man den dann extra geschrieben, ja. Genau, so ist es. Das ist auch so, weiß ich nicht, der Typ hört sich, also der Typ wurde ja ausgerechnet, der war ja in einer... Wie heißt Hometown. Der gute denn nochmal? Brandon war Murray. In einer Boygroup Boyband. Und wurde dann quasi, genau, aus dieser Boyband ausgewählt, weil er so eine herausstechende Stimme hat. Und dann, das habe ich mir so durchgelesen, habe das nicht dann angehört und habe dann gedacht, ey, ich brauche jetzt aber keinen 14-Jährigen, der mir als andersweise erwachsener Frau erzählt, dass er so krass stirbt, um die Liebe zu versuchen. Ich kaufe ihm das einfach so überhaupt nicht ab. Das ist überhaupt nicht authentisch. Wenn er darüber singen würde, dass er auf dem Schulhof gerne mal einen Ball von links nach rechts kickt, okay. Aber das kaufe ich ihm irgendwie nicht ab. Es ist sehr altbacken, der Titel. Es wirkt sehr altbacken. Ich weiß nicht, der Produzent dazu, also der den ja auch ausgewählt hat, es ist auch noch teilweise schwedische Produktion. Mhm. Nee, doch, Jürgen Olofsson ist ein Schwede, glaube ich. Ich glaube auch. Ja, schwedischer Songwriter. Der hat auch für Westlife geschrieben im Übrigen und so. Und Britney Spears, Kelly Clarkson. Ja, gut. Kann man machen, muss man aber. Weiß halt auch, woher das kommt. Das ist wahrscheinlich auch so ein Song. Ich weiß nicht mehr genau, bei wem es war, aber irgendwer hat doch auch erzählt. Im Songcheck hat doch wie heißt sie aus Armenien, die für Armenien letztes Jahr angetreten ist? Yvette hat doch erzählt, dass sie den Song Skeleton auch angeboten bekommen hat. Mhm. Das heißt, die Schweden versuchen immer an irgendwelchen Ländertüren zu klopfen und zu sagen, hier, ich habe einen Song für euch, wollt ihr den vielleicht benutzen? Und dann wird halt geguckt. Also es ist so. Ja, also bei Irland ist es halt so, da stört mich einfach erstmal grundsätzlich die Stimme. Das ist halt irgendwie, das ist so ein, ja, hat so ein... Ich nenne ihn gerne Menderes. Hat so ein Menderes-Touch, wobei er singt dann noch ein bisschen besser als Menderes. Und wenn man jetzt die Proben sieht, die fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber es ist halt, es ist so ein Störfaktor. Wenn man so die Augen zumacht, denkt man so, ist das jetzt eigentlich ein Mädchen? Oder also es gibt ja schon so Stimmen, die dann eher so ein bisschen heller sind bei Männern, aber wo es dann nicht so stört. Und bei ihm ist es so ein bisschen... Ja, also das nervt ein bisschen und das macht es dann natürlich auch ein bisschen schwierig, das auch dem Ganzen da irgendwie was abzugewinnen. Ne? Also wir bleiben doch noch mal ruhig beim ersten Semifinale. Wie sieht es denn eigentlich mit Australien aus? Die sind ja in den letzten beiden Jahren, die sie ja auch angetreten sind, haben sie ja eigentlich ein ziemliches Brett auch vorgelegt und Dami Im ist sogar Zweite letztes Jahr geworden und ich würde mal sagen, Jesaja ist jetzt kein schlechter Song, aber für Australien irgendwie so ein bisschen in den Erwartungen auch zurückgeblieben. Wie schätzt ihr da so die Finalchancen ein? Also ich habe mich sehr auf den australischen Beitrag gefreut, weil ich die letzten zwei Jahre echt begeistert war. Und dann muss ich sagen, war ich echt enttäuscht, weil der Song ist zwar ein solider Song, so kann man nicht viel gegen sagen, aber es catcht einfach irgendwie nicht. Und dieser Junge ist zwar auch ganz sympathisch, mit einer guten Stimme, kann gut singen, aber irgendwie reißt es mich nicht mit. Und dann in diesem Video auch, wie er immer so mit dem Rehblick in die Kamera schaut, das geht einem dann auch irgendwie auf die Nerven. Und das wird ja in der Inszenierung dann, glaube ich, auch wieder so umgesetzt, was man so in den Proben erahnen hat können. Mit seinem Gesicht auch noch auf der LED-Leinwand, wo ich dann sage, nee, das wird mir zu viel. Ich glaube aber trotzdem, dass er ins Finale kommen wird, weil es Australien dann doch irgendwie, ne, qualitativ hochwertig ist und Australien immer eine besondere Aufmerksamkeit bekommt, weil es halt Australien ist. Und deswegen denke ich schon, dass er das schaffen wird. Ich denke auch, dass er so ein bisschen die Lorbeeren quasi erntet von Demi und auch von Guy Sebastian. Dass man auch mit der Erwartungshaltung rangeht, dass es ein guter Song ist. Und jetzt als jemand, der sich nicht viel mit Musik auskennt oder nicht viel damit auseinandersetzt, dann halt denkt, ja, wenn das aus Australien kommt, dann muss das ja gut sein. Dass man deshalb, also glaube ich schon, dass er das packt, dass er erstmal, also wenn er an dem Abend das gesanglich abliefert, ich fand die Probe, die ich gesehen habe, fand ich, da hatte er ein, so zwei so Wackler drin. Beziehungsweise war sich, glaube ich, in seiner Gesangslinie nicht so sicher. Ich hatte das Gefühl, er sucht nach der perfekten Gesangslinie oder er probiert so ein, zwei verschiedene aus an verschiedenen Stellen. Wenn er das sicher rüberbringen kann, okay. Auch da kaufe ich das dem 17-Jährigen auch nicht. Also er ist doch 17, ne? Ja. Ja, mhm. Er ist 17. Ich glaube, er ist der Zweitjüngste, glaube ich, in der Runde. Mhm. Auch ich kaufe ihm das da wieder nicht so hundertprozentig ab, dass er den Herzschmerz eines, also schon, dass er einen Herzschmerz hat, aber jetzt nicht so nach dem Motto, ich wurde so oft verletzt. Wo ich so, wann denn? Vor deiner Geburt oder was? Aber ja. Also es ist auf jeden Fall, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, finde ich, bleibt es qualitativ hinter den letztjährigen Beiträgen zurück. Ja, würde ich auch so sagen. Das ja, ist und schade. Ich denke aber mal, dass Australien wahrscheinlich weiterkommt, weil sie halt tatsächlich keine natürlichen Feinde haben. Und ich glaube, das werden, glaube ich, alle gut finden. Ne? Das ist halt wenn man vielleicht bei anderen Ländern, da hängt da irgendwie was Negatives dran, weil da irgendwie Politik oder so irgendwie noch mit reinspielt. Und Australien findet man eigentlich so per se irgendwie schon, glaube ich, ganz gut. Ne? Das ist halt irgendwie groß. Und ich glaube, das trifft auch genauso, wie du sagst, ein bisschen auf Schweden zu. Weil Schweden hat irgendwie auch keine Feinde. Und Schweden hat immer so den Ruf, besonders toll zu sein und besonders gut zu sein in der Musik, was ja auch meistens der Fall ist. Und deswegen, glaube ich, haben die auch immer so einen kleinen Vorteil. Das hat man auch in den Wetten gesehen. Bevor die Songs überhaupt veröffentlicht wurden, war Schweden schon ganz oben. Also das ist irgendwie schon so ein Standard geworden. Ja, zumindest haben sie dann innerhalb Skandinaviens werden sie mit Sicherheit Unterstützung bekommen. Da geben sie sich ja dann auch immer gern die Punkte gegenseitig. Also ich denke mal, da wird es schon wahrscheinlich da auch ein paar Punkte irgendwie auch geben, ne? Ja, das, also man muss aber auch sehen, dass die halt, also gerade was Skandinavien angeht, die sind da halt, also die leben auch ein bisschen mehr Europa, als wir das tun, gefühlt. Die arbeiten, also ich kenne ganz viele Schweden, die in Norwegen arbeiten oder also nach Dänemark dürfen, also Dänemark ist ein rotes Tuch für den Schweden, aber die eben wieder einen Kontakt nach Finnland haben oder da mischt sich die Kultur einfach auch natürlich ganz anders und dadurch ist diese Punkteschieberei auch da wieder halt durch einfach die kulturelle Nähe zu erklären. Der Musikgeschmack ist auch ähnlich, ne? Also da müsste, die hören auch ähnliche Musik. Viele Künstler sind auch in verschiedenen Ländern erfolgreich, grenzend übergreifend. Das heißt, die kennen sich auch alle irgendwie untereinander. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so eine nicht eine Punkteschieberei, das machen sie nicht, aber sie haben ja auch schon mal, ich glaube, Schweden hat auch schon mal nicht eine hohe Punkte an Norwegen gegeben und umgekehrt, das gibt es durchaus auch, aber die haben halt irgendwie so einen, wie du schon gesagt, einen Kulturkreis und einen Musikgeschmack, den sie irgendwie teilen. Und das ist auch in anderen Ländern ja auch so, am Balkan und so weiter, das ist ja ähnlich. Da gibt man sich halt wegen dem gleichen Musikgeschmack oder wegen ähnlichen Musikgeschmack die Punkte. Naja, manchmal ist es vielleicht auch eher so, wenn man vielleicht auch in dem einen oder anderen Land mal irgendwie im Urlaub war oder so, dann hat man vielleicht auch nochmal eine andere Verbindung. Das würde mich natürlich jetzt nicht dazu verleiten, für Spanien dieses Jahr anzurufen, aber insofern, das kann vielleicht auch noch irgendwie eine Rolle irgendwie halt auch spielen. Ne? Das ist halt dann, wer ja sehr hoch auch im Ranking war ja nun Belgien. Und ich hatte da so persönlich so ein bisschen so meine Probleme, weil ich so dachte, ja, das ist irgendwie tatsächlich so ein sehr, ja, mystischer, kann man jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen so diese etwas gelangweilte Stimme da von Blanche irgendwie. Aber ich hatte immer so gedacht, boah, ob das wirklich auf der Bühne funktioniert. Und so nach meinem Dafürhalten, wenn ich mir jetzt die Proben angucke, es ist ja jetzt eigentlich auch eher schief gegangen, oder was meint ihr? Also ich war großer Belgien-Fan, als ich die Proben noch nicht gesehen hatte. Finde das Lied an sich sehr, sehr schön und mochte auch das Video ganz gerne, bis auf die Sequenzen, wo ihr Gesicht immer so ganz nah drin war. Weil das irgendwie, ich finde, da kam es schon irgendwie komisch rüber. Und dann habe ich noch gedacht, oh, ob das mit der Inszenierung mal hinhaut. Und jetzt in diesem Brautkleid irgendwie ängstlich und verwirrt aussehend auf der Bühne, ist komplett durchgefallen bei mir. Also der Song, finde ich nach wie vor, ist ein super Song, aber es geht einfach so viel um die Inszenierung und um die Bühnenpräsenz und da wird sie nicht mithalten können, wenn sie so da steht. Die Stimme war auch höher, oder? Ich hab einen Ausschnitt gesehen und da war die Stimme viel, viel höher als im Song selber. Also das hat überhaupt nicht mehr gepasst. Das hat es überhaupt nicht mehr gepasst zu dem, was sie da eigentlich gesungen hat in der Studioversion. Also ja, das machen aber viele, dass sie dann nochmal transponieren, weil du halt im Studio ganz andere Bedingungen hast. Also ja. Ich kann das mal aus meiner Erfahrung auch als Sängerin selber erzählen, wenn du im Studio bist, dann nimmst du in der Regel nicht den ganzen Song in einem auf, sondern du kannst immer verschiedene Takes machen und dann wird nachher quasi, je nachdem wie es so läuft, schneidest du dann daraus quasi so ein Best-of zusammen. So. Und für mich gibt es auch so einen Unterschied bei Musikern zwischen Live-Musikern und Studio-Musikern. Um diese ganz, ganz tief, also das ist ja relativ tief gewesen im Original, da brauchst du einfach eine gewisse Entspannung, finde ich. Und wenn du dann da so ein bisschen himmelig bist oder so, dann kriegst du das einfach nicht so relaxed drüber, wie es einfach in der Studio-Version ist, finde ich. Und man sieht ihr halt auch diese Unsicherheit sieht man hier unfassbar an. Und ja, dann Anspannung hat man, vor allem auch, ja. Ja, ich bekomme da richtig Mitleid. Ich möchte dahin, also ich habe ja echt ein großes Herz und ich möchte die Leute mal nehmen und sagen so, hey komm, es ist alles halb so wild und komm, das wird schon. Aber dann für so jemanden rufe ich dann halt trotzdem nicht an. Also ich möchte halt für jemanden anrufen, der mir so alles gibt, bei dem ich nicht das Gefühl habe, ich muss dem jetzt ewig, also ich keinen Helferkomplex bekomme, sondern der so sagt, ey komm, wir machen jetzt eine coole Party oder wir machen jetzt irgendwas, der mich so abholt. Das finde ich mal cool. Ja, Dennis hatte mir so vor 2 Tagen irgendwie da den Link geschickt irgendwie und da war gerade dann die Probe. Und dann habe ich ihm auch zurückgeschrieben, oh Gott, die hat ja richtig Angst. Also man sieht ja richtig die blanke Angst irgendwie in ihrem Gesicht. Ist ja auch nicht, wenn man das manchmal dann so sieht, diese Making-of-Geschichten und man sieht da diese riesige Bühne. Das ist ja auch eine Geschichte, das muss man ja auch erstmal so im Grunde wegstecken. Und die ist ja auch erst so 17, 18 und da hat man natürlich auch noch nicht so die Erfahrung, auf so einer riesen Bühne da irgendwie auch klarzukommen, ne? Das ist halt nur die Frage, war das dann klug vom belgischen Sender, da die Blanche auch dafür auszuwählen, ne? Ich finde, man hat jetzt auch in den Interviews gehört, dass sie nicht so sicher im Englischen ist, soweit ich das jetzt mit oder beurteilen kann. Und ich glaube, dass das auch nochmal ganz viel macht, dass zum Beispiel eine Livina, kommen wir bestimmt auch noch zu, aber sehr, sehr sicher ist in ihrem Auftreten. Mit der Sprache gar kein Problem hat. Die denkt wirklich nach, die redet einfach. Die muss nicht noch drüber nachdenken, okay, welche Wörter benutze ich? Also keine Sprachbarriere. Und dass das dann so jemanden auch noch zunehmend verunsichert. Und klar, sie war, also Blanche war auch bei The Voice, Halbfinale, mit 16. Und dadurch ist das ja auch so ein bisschen ihre, ich sag jetzt mal, Karriere entstanden. Aber ich glaube, dass sie echt noch zu jung ist. Also dass wenn du die wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit gegeben hättest, dass sie so eine Bühnenpräsenz auch entwickeln kann. Weil sie darf ja im Prinzip gar nicht viel machen. Der Song erwartet ja, oder der Song ist so geschrieben, dass, wie sagt man das, dass der einfach so wirkt und dass der ganz unaufgeregt ist und ganz relaxed und so weiter. Und diese Relaxedheit, die bringt sie nicht mit. Im Moment ist sie zu angespannt und das macht den Song dann halt nicht rund. Man sieht es jetzt halt auch direkt in den Wetten, ne? Also vorher immer auf Platz 5 oder Platz 4 relativ stark positioniert und jetzt nach den Proben direkt auf 10 runter, heute sogar auf 12 runtergefallen. Also die Leute merken das, die Leute sehen ihr das an, dass sie sich da unwohl fühlt oder Angst hat und das kommt einfach dann nicht so rüber, wie es bei einem Gewinnertitel rüberkommen müsste. Ja, es ist sowieso, finde ich, auch bei dieser riesigen Bühne dieses Jahr, das wird auch gar nicht so genutzt und die Leute gehen halt auch da tatsächlich ein bisschen unter. Also sind zwar irgendwie Hammer-Displays, die sie da dann auch abspielen, aber es ist halt auch so ein bisschen, also ganz viele Teilnehmer machen gar nicht so viel mit Tänzern oder so, sondern wenn ich da auch an was ist das, Mazedonien da mit I will dance alone oder so. Oh, das ist schrecklich. Schrecklich finde ich es nicht, aber da hätte ich dann jetzt tatsächlich 5 Tänzer irgendwie auch noch dazu gestellt, um das Ganze dann auch noch ein bisschen stärker da irgendwie auch so, das ist jetzt ein Dance-Lied irgendwie, das wird leider dann auch nicht so, also bei Belgien wäre es jetzt ein bisschen albern, da 5 Tänzer hinzustellen, das denke ich halt auch, aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, ja. Wir gehen mal weiter. Montenegro? Ja, können wir machen. Aber jetzt pass mal auf. Ich war, es gab ja eine Veranstaltung von Dr. Eurovision in Hannover und zwar ESC Preview oder so ähnlich. Wie hieß es? Im Pavillon, oder? Im Pavillon. Im Historischen Museum. Genau, und zwar haben wir da alle Videos quasi einmal geguckt. Ja. Es war so eine Veranstaltung, die er da hatte Anfang April. Und wir haben da, wie gesagt, immer die ersten, so, ich sag jetzt mal, eine grobe Minute von allen Videos geguckt. Und bis dahin hatte ich mir halt schon alle mal so einmal angehört, beziehungsweise ich habe alle Songs einmal gehört, aber ohne zu wissen, welcher Song zu welchem Land gehört. Das finde ich auch immer ganz witzig, so als Höreindruck. Und habe dann gesehen, welches Lied quasi zu welchem Land gehört und welches Video dahinter steht. Ja. Und ich war mit meiner Mama da und wir haben da gesessen und gedacht so, oh Gott, Gottes Willen. Und schräg rechts hinter uns saß eine Reihe mit nur Männern, die, ich sag jetzt mal, also die waren halt homosexuell, das war völlig klar. Die sind abgegangen wie Schmidts Katze. Und wir saßen da und dachten so, Mann, vor dem Greenscreen, der mit dem langen Zopf wedelt, oh mein Gott. Aber das, also mich nervt an dem Song echt, dass der so krass auf diese Community halt zugeht. Der nutzt das eiskalt aus. Ich habe heute die Probe gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, du könntest das in Hamburg, könntest du den in irgendwelche Schuppen stellen und die Leute würden da reinrennen. Ja, ja. Also der Song ist, also das Englisch nervt, wenn man jetzt mal das außen vor lässt, das Englisch nervt mich unglaublich, wenn man das so nennen kann. Ich finde den Song nicht so, Nein, ich finde, er macht es nicht so gut. Wenn man vielleicht jetzt mal so vom Genre her das ähnlich vergleicht mit Conchita Wurst, da war es wirklich eine perfekte Präsentation. Bei ihm ist es eigentlich nur albern. Das ist, das ist auch so ein Song, wo ich so denke, da müssten eigentlich auch ein paar Tänzer mehr. Er wedelt da irgendwie nur mit seinem Zopf irgendwie da rum. Und dafür reicht es dann nicht. Dafür finde ich, ist es dann wirklich nur so eine, ja, ich sag mal, so eine platte Gay-Nummer. Und das ist einfach nur albern. Also es gibt ja, ich sag mal so, wenn man zum Beispiel so, so Spaßlieder auch wie Wade Hade Dude da irgendwie so nimmt, die sind aber irgendwie qualitativ gut gemacht. Man muss selbst solche Lieder müssen natürlich dann irgendwie so ein bisschen. Oder Werka, Sajduczka oder sowas. Ja, genau. Das sind so. Das ist extra gemacht, dass es so genau, gemacht aber, ist. Genau, aber das muss man auch irgendwie beherrschen, damit es nicht abkippt und wirklich, ja, ich sag mal, scheiße wird. Und das ist bei Montenegro, also, ich würde mal sagen, der ist nicht dabei. Also, der wird nicht, der kommt nicht jetzt. Es ist doch trotzdem noch wahnsinnig unterhaltsam, oder nicht? Nee. Also klar ist es schlecht, aber ich finde es witzig. Ich kann darüber lachen. Ich finde es irgendwie, das ist irgendwie der Klischee-Song Nummer eins. Das ist einfach, ich glaube, dass die Community da auch ein bisschen weiter ist, als man es den Leuten so hinstellt. Also ich glaube, das ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Song, der irgendwie aus den 90ern kommt und irgendwie nicht mehr so wirklich on vogue ist. Das ist auch wahrscheinlich auch in der Szene, in der LGBT-Szene wahrscheinlich auch nicht mehr so angesagt, wie man sich vielleicht denken würde. Da schreibt also, auch gerade Martin Pfefferle im Chat, dass er sagt, das ist 80er, das würde heute nicht mehr gespielt werden. Und dass er auch Sascha recht gibt, dass wenn der Typ besser singen könnte und man dann vielleicht noch 5 Tänzer hinstellen würde, dass das dann eine coole Nummer wäre, aber so ist es halt wieder in der Studioversion gut, aber live überzeugt es nicht und das macht den ESC, finde ich, auch aus. Der Live-Gesang muss passen. Ein anderes Land, was ich also unverändert gut finde, auch jetzt in den Proben, Finnland, ist Finnland. Halt, genau. Mhm. Also Finnland, genau. Norma John, so. Siehst du, du weißt schon, was ich sagen will. Norma John mit Blackbird. Also finde ich, ist auch vor allen Dingen jetzt auf der ESC-Bühne auch gut umgesetzt. Da macht man auch, glaube ich, jetzt keine großen Experimente, aber die beiden verstehen, glaube ich, auch ihr Handwerk. Also das wäre für mich eigentlich auch fürs Finale dabei. Ja, ich denke, also ich habe da auch diese Anouk-Assoziation. Birds, ja. Mhm. Genau, das erinnert mich auch ganz stark daran, aber ich finde es trotzdem irgendwie cool. Mhm. Also ich fand Anouk damals super. Dieses hier finde ich irgendwie, ich finde es gut und ich finde es auch qualitativ sehr hochwertig, aber es bleibt bei mir nicht hängen. Mir fehlt so ein bisschen mehr ein Refrain, der irgendwie im Ohr bleibt. Mhm. Das hatte ich bei Anouk damals schon. Hier irgendwie holt es mich nicht ganz ab. Oder es ist auch dieses Staging mit der düsteren Stimmung, finde ich zwar sehr passend, aber irgendwie sticht es dann doch nicht genug für mich raus. Mhm. Weil irgendwie viel entweder sehr hell mit Brautkleid oder dann sehr dunkel, düster, melancholisch. Und Anouk damals hat, fand ich, so einen ganz guten Zwischenweg gewählt. Das war zwar ein sehr düsteres, melancholisches Lied, aber sie hat es trotzdem irgendwie in einem sehr einfachen Outfit, ohne diese vorbeschworene düstere Stimmung, gut rüberbringen können. Und da ist es mir jetzt schon fast ein bisschen zu viel in diese eine Richtung. Und irgendwie, nee, es ist mir nicht innovativ genug dann. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt nochmal einen Song aus dem ersten Semifinale und dann können wir ja mal gucken, was wir alle so glauben, wer da im ersten Semifinale weiterkommt. Mhm. Habt ihr einen Vorschlag? Island vielleicht. Island. Wir können uns gerne über die Fledermaus unterhalten. Über die Fledermaus? Weil Svala ist für mich so ein seltsame, dieses bekloppte Kostüm an. Die sieht aus wie eine weiße Fledermaus. Hampelt da so seltsam rum. Ich finde das irgendwie, das stimmt, das passt überhaupt nicht zu einem Song. Ich weiß nicht, also irgendwie kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Das Staging ist für mich irgendwie so, ich habe immer das Gefühl, dass Island rausfliegt, weil das irgendwie überhaupt nicht stimmig für mich als über den Song rüberkommt. Also das passt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Ich glaube auch, dass es schwierig für sie werden kann. Bin aber persönlich tatsächlich, Fan möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich finde den Track gut. Also ich finde es sehr mutig, gewagt. Es hat irgendwie sowas total Künstlerisches. Und es ist halt dann doch irgendwie eine schöne Distanz von diesen Standard-Schweden-Songs, weil es eben doch noch mal ein bisschen spezieller ist. Und das finde ich sehr schön. Und ich finde auch, dass sie das irgendwie cool rüberbringen kann, weil sie halt auch so eine ganz spezielle, leicht merkwürdige Person ist. Und eigentlich finde ich das prinzipiell interessant. Glaube aber, dass es beim Großteil des Publikums wahrscheinlich auch eher negativ ankommen wird und dass es halt ein bisschen zu kühl ist und sie da Probleme hat, Sympathien zu sammeln, glaube ich. Mhm. Dem kann ich nichts hinzufügen. Das würde ich einfach so unterschreiben. Sehr gut. Also die Björk-Schiene so, ne? Ja, stimmt. Robin. Robin, ja. Björk und Robin, so ein Mix. Ja, also wobei, ich bin ja ein großer Island-Fan, auch gerade was die Teilnahme am ESC irgendwie angeht. Aber ich kann mit der Frau erstens mal überhaupt nichts anfangen. Ich verfolge das ja auch immer so ein bisschen, was die da auf so Social Media auch immer alle so treiben. Und das ist so ein bisschen, sie ist ja nun ein ganz großer Star in Island und ist ja auch in Amerika auch ganz erfolgreich, auch als Modedesignerin. Und das ist immer so ein bisschen dieses, sie nimmt nicht so Kontakt zum Publikum auf und so kann man natürlich auch ein bisschen als arrogant irgendwie auch rauslegen. Also ich bin da überhaupt nicht von überzeugt und ich glaube eher, dass Island raus ist, weil ich glaube, die Nummer wird nicht zünden. Weil bei mir ist so eine Assoziation irgendwie eines schlechten Madonna-Songs. Das ist auch schon tausendmal irgendwie da gewesen und wie du schon sagst, die Klamotte, jedenfalls wenn sie dabei bleibt, mit diesem tief ausgeschnittenen und es ist so ein bisschen ich weiß, dass Fledermäuse fliegen tief. Ich finde es ein bisschen oberprollig. Also es ist ist überhaupt nicht meine Welt. Es ist nicht mein Island. Es ist schade. Also sie hätten die Inszenierung echt irgendwie subtiler machen sollen. Oder dann, es hätte auch verrückt sein können, aber dann hätte es irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung gehen müssen. So ist es nicht gut. Ich glaube, so wird es nicht überzeugen. Mhm. Aber ich finde es schade, weil den Song finde ich eigentlich echt spannend. Wir können ja mal die Songs alle durchgehen und dann sagt jeder mal, ob er es im Finale sieht oder nicht. Wir fangen mal mit Schweden an. Ja, ich muss die Lanze brechen, die sind weiter. Also ich kann jetzt auch da als gefühlte Halbschwedin da auch nichts anderes sagen. Ja, ich würde ihn auch erstmal weitersehen. Georgien. Nein. Raus. Nein. Schön, dass wir uns so einig sind. Das ist eigentlich eine ganz schlimme Nummer, ne? Ja. Das ist eine der schlechtesten Songs dieses Jahr. Ja. Außer, dass ich Taco Gachichilaze jetzt aussprechen kann. Ist auch was wert, ne? Australien. Ja. Weiter. Ja. Also ich würde mich mal aus dem Fenster hängen und würde sagen, die sind nicht weiter. Okay. Dann wird es jetzt spannend. Albanien. Nicht weiter. Raus für mich, ja. Raus. Ich sehe es drin. Ernsthaft? Ich sehe es drin. Ich finde, Albanien ist sowieso auch schon in den letzten Jahren immer besser als sein Ruf. Die haben eigentlich immer ganz coole Sachen. Und dieses World, ich finde es gut umgesetzt. Sie haben es jetzt ja zuerst in Albanisch und dann auf Englisch. Sie hätte beide Versionen gut machen können. Das ist spielt keine große Rolle. Sie hat eine gute Stimme. Also ich würde es mal so sehen. Okay. Belgien. Wie weiter, würde ich sagen. Ist für mich jetzt ein Wackler. Ich würde jetzt mal sagen, definitiv. Knapp weiter, aber da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten, damit es dann auch klappt. Ich hab's raus. Ich hab's auch raus. Gut. Ich sehe sie einfach nicht. Ich will auch nicht, dass sie weiterkommt, weil ich sie von diesem Stress erlösen möchte. Sie soll es dann lieber aus dem Publikum heraus dann das Finale beobachten. Ja. Montenegro. Auch sehr, sehr wackelig für mich. Also eigentlich für mich eher raus. Ich glaube, dass er knapp reinkommt. Ich auch. Ich sehe ihn raus. Finnland. Weiter. Ja, weiter. Auch weiter, ne? Für mich ist es eher tatsächlich, ich hätte jetzt rausgesagt. Ernsthaft? Okay. Ja, weil also mich holt es irgendwie nicht ab und ich habe jetzt im Vergleich mit den anderen dann gedacht, irgendjemand muss halt auch raus. Habe ich jetzt Finnland leider die schwarze Karte gegeben. Ich hoffe aber, dass ich mich irre. Ja, das ist, ich denke mal, vielleicht polarisiert es auch, dass man sagt, die einen finden es wirklich phänomenal und die anderen sagen, oh Gott, da schlafen mir ja die Füße ein, ne? Das könnte so die Reaktion darauf sein. Aserbaidschan. Weiter, würde ich sagen. Ja, sage ich auch. Ja, sehe ich auch weiter. Sie ist ungewöhnlich, sie bleibt hängen, sie hat irgendwie sie steht so für sich, dass ich schon glaube, dass sie sich auf jeden Fall durchsetzt. Ja. Portugal? Ja, weiter. Ich würde weiter. Griechenland? Raus. Raus. Raus. Ja, ich würde sagen, es kommt weiter. Oh, Stille. Jetzt habe ich was gesagt. Aber sie hat bei den Proben doch jetzt auch gesanglich nicht so wirklich überzeugt, oder? Oder habe ich das falsch? Nee, nicht so wirklich, hast du recht. Das war nicht so gut. Ich glaube trotzdem irgendwie. Guck mal hier, im Chat, Martin und ich, wir sind uns wieder einer Meinung. Er sieht das nämlich auch so, Griechenland kommt weiter. Ich finde den Song, der macht nichts neu, der erfindet das Rad nicht neu. Aber irgendwie weibliche Intuition. Naja, das könnte natürlich so eine der Überraschungen sein, wo man dann immer am Semifinalabend dann irgendwie sagt, oh Gott, wieso das denn? Das hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Ja. Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wer da so alles so abstimmt. Also ja, wir werden sehen. Ich würde es eher raussehen. Polen. Raus. Raus. Definitiv raus. Ich würde es drin sehen. Ist für mich der einzige Song dieses Jahr, den ich grundsätzlich immer vergesse. Ja, das geht mir ähnlich. Da kann mir uns die Klinke in die Hand geben. Ich kann das auch nicht. Ich merke mir das auch nicht. Ja. Moldawien. Drin. Ja, habe ich auch gesagt. Ja, sehe ich auch drin. Weil das ist so ein bisschen, es ist zwar jetzt auch ja gut, das wäre jetzt vielleicht eher so eine Spaßnummer. Aber es bringt Abwechslung, ne? In diese Timeline da so rein. Und der Typ ist ja jetzt auch schon ein Internetphänomen. Ja. Den werden bestimmt einige wiedererkennen. Zehn Stunden Sunstroke Project, ne? Ja, genau. Island. Habe ich jetzt drin, aber ich bin mir sehr Wackelkandidat. Bei mir ist es Wackelkandidat. Ich würde jetzt nicht ja oder nein sagen. Es ist schwierig. Kann ich nicht sagen. Ich sehe es draußen. Gut, okay. Ich befürchte auch, dass es draußen ist, obwohl es irgendwie auch mal cool wäre, sowas als Abwechslung drin zu haben. Tschechien. Ist für mich raus. Für mich definitiv auch raus. Ich glaube, sie ist raus, weil ich glaube, zuallererst stört mich da so ein bisschen die englische Aussprache. Und zum anderen ist jetzt, wenn man die Proben sieht, ist sie auch, glaube ich, stimmlich nicht so ganz auf der Höhe. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Geschichte, die das dazu führen kann, dass sie raus ist. Ne? Ja. Trotz des englischen Akzents mochte ich das irgendwie sehr. Also ich habe heute Morgen davon eine Ohrwurm gehabt. Ja, also wenn es das nur gewesen wäre, hätte ich auch gesagt ja. Aber ich glaube, die Proben haben schon gezeigt, dass es, glaube ich, eher nichts wird. Ja. Zypern. Raus. Raus damit. Nein. Ich hab's weiter. Doch. Ernsthaft? Doch, nein. Ich sehe es auch weiter. Nein, nein. Also, nie. Was sagst du denn, Lisa? Ich habe es auch raus, weil es einfach zu ähnlich ist. Solche Sachen, finde ich, haben in den letzten Jahren irgendwie nie funktioniert. Wenn es halt zu ähnlich ist zu einem Song, der schon existiert, kann man auch wieder über Deutschland reden, aber gut, lassen wir das. Spielst du jetzt auf Human an? Genau. Okay. Nee, ich glaube, nein, Pause. Okay. Armenien. Weiter. Ja. Natürlich auch. Ja, und dann kommt Slowenien. Raus. Raus. Das ist übrigens der Typ, der erzählt hat, er hätte diesen, oder dieser Song ist wohl schon vor 12 Jahren entstanden. Genau. Der ist auch dieser Schwulenfeindliche, glaube ich, oder? Ganz ehrlich, wenn du einen Song vor 12 Jahren geschrieben hast und du findest den geil, dann veröffentlichst du den Song. Dann lässt du den nicht 12 Jahre in der Schublade liegen. Das kann ich auch so aus eigener Erfahrung mit Musikern und so erzählen. Wenn du einen Song gut findest, dann produzierst du den und dann packst ihn raus und lässt ihn nicht da 12 Jahre verstauben und denkst dir, na, vielleicht irgendwann mal. Ja, ich finde es auch, also der ist für mich auch eher so wirklich ganz sicher in den auf den letzten Plätzen irgendwie, so Platz 17 oder 18 da im Semifinale. Ich glaube, der wird auch keine Chance haben. Und Lettland? Oh Gott. Das ist für mich auch ganz schwierig zu sagen, weil eigentlich finde ich den Song gut, aber die Proben sehen sowas von gestört aus. Ja, sie haben auch, seltsame Haare und so, ne? Sie haben auch, glaube ich, zum Vorentscheid, glaube ich, auch die Kulisse auch gar nicht so doll geändert. Also ich glaube, die sind dieses schrille Bunte und was so ein bisschen so hängen bleibt, ist so ein bisschen dieser Refrain, ne? Das irgendwie bleibt es dann einem so ein bisschen so, ja, genau. Das bleibt da irgendwie so hängen. Könnte vielleicht, aber ist, glaube ich, eher so ein Song, der auch so erst beim dritten, vierten Mal, glaube ich, auch hängen bleibt und nicht beim ersten Mal. Und das könnte dann natürlich so das Aus auch bedeuten, ne? Aber das habe ich mir zum Beispiel bei den lettischen Beiträgen häufig gedacht in den letzten Jahren. Und die sind ja immer, also 2015 Platz 6, 2016 Platz 15. Also sind immer Cake to bake, auf jeden Fall ins Finale gekommen und gar nicht so schlecht. Also ja, der Song an sich, den finde ich echt gut, aber diese Inszenierung ist dermaßen zu viel, finde ich. Also das ist irgendwie so optisch total überfordernd. Und ich glaube, das ist irgendwie, sehe ich nicht weiter. Machen wir mal den zweiten Halbfinale weiter? Ja, dann können wir ja erstmal nochmal, vielleicht welcher Song fällt euch da jetzt ein, den wir ein bisschen länger besprechen? Wenn wir jetzt so von oben nach unten durchgehen und gerade über dieses Favoritensterben sprechen, müssten wir ganz genau über Österreich sprechen, finde ich. Okay. Weil es ist positiv auffällt, finde ich. Also ich hab den Song erst nicht so gemocht, muss ich dazu sagen. Aber nach dem Auftritt, den ich da gesehen habe mit dem riesigen Mond, der Mann im Mond, der ist das der kleine Hermes für mich, der mit den Schuhen. Ich hab das gesehen mit den Schuhen, diese Flügel an den Schuhen. Ist das irgendwie stimmig? Ist es nicht kitschig? Es passt irgendwie. Er macht das auch sehr souverän, er ist auch nicht so, das kommt auch nicht arrogant oder irgendwas rüber, es ist irgendwie sympathisch, wie er diese Performance macht. Ich glaube, dass er definitiv ins Finale kommt. Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich finde den Song zwar jetzt auch nicht schlecht, aber es ist halt so wahnsinnig einfach gestrickt und ein bisschen belanglos, finde ich. Und diese Inszenierung ist mir persönlich zu viel und ich sehe jetzt, naja gut, man könnte schon eine Verbindung zum Song sehen, aber es irgendwie, ich finde es merkwürdig. Mir ist es zu kitschig. Das sieht aus wie so ein Puzzle mit so einem Einhorn drauf, folgen so einer lilanen Wolke. So. Na, nee, das ist mir zu viel. Da fand ich das Video aber noch verstörender, wo er dann da irgendwie auf irgendeinem so, dachte ich so, was macht er denn jetzt da in der österreichischen Wildnis? Ist ja schön, aber wo ist jetzt da die Verbindung zum Song? Das finde ich, ist jetzt durch die Performance schon besser. Da kriegt man irgendwie, holt er einen irgendwie noch eher ab als im Video. Es ist sicherlich nicht optimal umgesetzt, aber ich finde schon, dass er das also stimmlich vor allem extrem gut durchzieht. Das stimmt, ja. Das muss man ihm lassen. Also er kommt ja sehr gut irgendwie an in diesem ganzen Umfeld, in diesen Pre-Shows und so weiter. Da ist er ja auch so ein bisschen wie so eine Rampensau auch unterwegs und macht ja überall Fotobombing und ist irgendwie immer dann da, wenn die Kamera irgendwie halt läuft. Es ist halt nur die Frage, ob das der normale Zuschauer dann, wenn er nur diese 3 Minuten sieht, ob das dann wirklich so catcht. Und da, glaube ich, auch ist der Song ein bisschen zu dünn. Und ob das mit diesem Halbmond und so auch eine gute Idee war, das ist jetzt auch noch mal abzuwarten. Da hätte ich mir vielleicht auch eher eine andere Kulisse irgendwie halt auch vorgestellt. Das kommt jetzt sehr drauf an, vielleicht auch, wie seine Tagesform ist. Und er ist ja irgendwie, er ist ja eigentlich auch ein sehr sympathischer Typ und so. Aber das bleibt halt ja auch ein bisschen außen vor in diesen 3 Minuten. Da spielt ja wirklich dann nur der Song eine Rolle. Also ich sehe ihn drin, aber eigentlich auch nur wohlwollend für unsere österreichischen Kollegen. Dass ich denke, ja, ich würde es ihnen gönnen, aber kann schwierig werden, ne? Mhm. Auf jeden Fall, ja. Also was man ja unbedingt auch noch besprechen muss, ist ja Rumänien. Der Jodel-Rap. Oh. Das ist, ich finde das super lustig. Das macht irgendwie Spaß. Das auch lustig. Ja. Mindestens ein das auch Freak so ein, muss es geben. Ja, das ist wahr. Wobei das für mich dann eher so ein bisschen, na sag schon, Montenegro ist auch so ein bisschen freak-mäßiger. Aber das ist sympathisch freakig. Ja, auf jeden Fall. Jodelit erinnert mich so ein bisschen an diesen polnischen Song von vor ein paar Jahren. Mit den Buttern, mit den Frauen, die Butter gestampft haben, ja? Das mag daran liegen, dass sie ein ähnlich knappes Outfit anhat, aber irgendwie erinnert mich das daran. Ja. Also ich finde, es klappt, dieser Crossover aus Jodel und Rap klappt erstaunlich gut. Ja. Hätte ich mir echt nicht vorstellen können, aber es ist echt unterhaltsam. Es ist jetzt auch. Klar, es ist ein verrückter Song, den man sich jetzt nicht unbedingt so beim Bügel anhören würde, aber es ist trotzdem irgendwie stimmig so, auf komische Art und Weise. Und das finde ich echt ganz witzig. Und da glaube ich auch, dass sie wirklich dadurch rausstechen werden. Ja, und ich finde, die Ilinka ist einfach auch sehr sympathisch. Die hat ja ein bisschen so eine Unbedarftheit auch, wie sie Lena mal damals auch so hatte. Und die, auch wenn sie dann so interviewt wird, die spielt ja auch mit den Kameras und das ist einfach auch so eine Nummer, die macht dann auch mal Spaß. Und also da hoffe ich inständig, dass die tatsächlich weiterkommen, weil das wird dann, glaube ich, am Samstag auch im Finale auch eine schöne Farbe machen. Ne? Das ist, das macht irgendwie. Also Irving hat uns ja irgendwie auch erzählt, dass ja Jodeln eigentlich eins der unbeliebtesten Genres eigentlich so in der Musikwelt irgendwie halt ist. Und für ihn war es dann irgendwie auch so, dass er das halt so nach ein paar Mal hören auch ein bisschen langweilig findet. Aber ich glaube, das erwartet man irgendwie auch beim Song Contest, solche Nummern. Und ich finde auch diese Kombi aus Rap und Jodeln, also das hat es so noch nie gegeben. Und das ist einfach klasse. Also das ist halt, ich glaube, das wird was, ne? Wen könnte man dann noch so? Also Niederlande könnte man sich noch mal kurz unterhalten. Stimmlich sind die 3 Damen mega. Aber möchte ich fast sagen, qualitativ vielleicht sogar am hochwertigsten aus diesem Jahr. Die besten, ja, das stimmt. Live können sie mega gut singen, aber ich finde den Titel extrem altbacken für die Damen. Ja, und das Outfit, die Bühne, das ist ästhetisch alles leicht fragwürdig. Genau. Ich finde es, also bei mir kommt es trotzdem total an. So ein bisschen mein Guilty Pleasure dieses Jahr, weil ich einfach auf diese Dreistimmigkeit total abfahre. Ich finde das mega gut. Und da kann ich dann auch den komischen Song verzeihen. So. Das ist einfach diese, und da kommt eine Energie rüber und eine Kraft irgendwie, das finde ich total beeindruckend. Also, ich habe mich da auch sehr drauf gefreut, als ich das gehört habe, dass das OGN da jetzt für die Niederlande antreten. Da kannte man ja den Song irgendwie noch nicht. Ich habe mir so ein paar Sachen von denen auch angehört, war da auch sehr angetan, wo ich so dachte, boah, da kommt ja richtig was. Wir hatten es letzte Woche auch in der Tonvision, wo wir dann eher so gesagt haben, boah, ist sehr enttäuschend und so. Mittlerweile, wenn ich mir die Proben wieder ansehe, würde ich auch sagen, das ist einer der ganz wenigen Beiträge mit sehr professionellen Künstlern. Und ich glaube, so mittlerweile könnte ich wieder fast denken, die Niederlande ist auch dabei im Finale. Also ich glaube, dass das so, wer ist denn davor? Da ist ja Rumänien, dann kommt Niederlande, dann kommt Ungarn. Gut, da sind sie so ein bisschen so eingekeilt zwischen so zwei herausstechenden Songs. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Also wieder erwarten, gut, die machen jetzt nichts Besonderes auf der Bühne, aber wie gesagt, diese Dreistimmigkeit, das können sie schon sehr gut. Und ich glaube eher, dass es jetzt eher wieder was fürs Finale ist. Also da bewahrheitet es sich auch wirklich, so lange zu warten, bis sie dieses erste Mal auf der Bühne waren. Und das hat mich überzeugt. Die haben jetzt auch in den Wetten echt gewonnen. Also von einem durchschnittlichen Platz 18 vorher sind sie jetzt nach den Proben hoch auf Platz 11. Mhm. Ja, das ist gut. Mhm. Ich glaube, dass sie dadurch profitieren davon, dass halt davor etwas sehr außergewöhnlich ist, danach etwas, ich sag jetzt mal, ungewöhnliches für ein westeuropäisches Ohr, dass sich dann vielleicht der ein oder andere, der lieber konservative Musik hört oder der sehr auf Pop gepolt ist oder solche Sachen, dann dazwischen das so als Erholungsphase sieht und das dann vielleicht noch eher so im Kopf behält. Mhm. Könnte auch sein. Mhm. Über Ungarn könnten wir uns auch nochmal unterhalten. Ich fand's im Vorentscheid von denen besser, muss ich sagen. Und jetzt auf der Bühne hängt es so ein bisschen runter. Also das ist stimmlich ein bisschen da so ein bisschen problematisch geworden irgendwie. Hat das viel besser in dem Vorentscheid gesungen, als es da jetzt da in der Probe zu sehen war. Das hat mich so ein bisschen schockiert, weil ich eigentlich dachte, dass der Song ist eigentlich passt mega gut zusammen, auch dieser Rap-Part, der dort mit drin ist und so weiter. Aber bei der Live-Performance ist es irgendwie, ja, bleibt es nicht mehr für mich so wirklich hängen, wie es vorher war. Ja, also stimmlich ist er echt ein bisschen Wackler, habe ich auch das Gefühl gehabt. Mhm. Ja. Er sticht aber natürlich trotzdem raus, weil er wirklich so eine starke kulturelle Färbung auch mit reinbringt, als einer der wenigen. In Landessprache singt, schöne, wirklich auch authentische Elemente mit drin hat, die auf die Kultur schließen lassen und dann trotzdem aber noch moderne Beats dazwischen. Das ist irgendwie eine ganz schöne Mischung, finde ich. Aber es steht und fällt mit der Live-Performance. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen, man kennt den Song schon und hat jetzt dann so den Vergleich. Ich finde seinen Auftritt in Kiew jetzt im Moment auch eher so hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und dennoch glaube ich auch, das ist halt, das ist auch so ein bisschen so eine Ethno-Pop-Mischung, die eigentlich auch unbedingt zum ESC mit dazugehört. Und manche haben ja die Kritik, dass der Rap da überhaupt nicht reinpasst. Ich finde diese Mischung, finde ich auch genial. Sehe ich auch so. Also ähnlich. Also ich glaube, ich mache mir aber eigentlich gar keine Gedanken, ob die weiterkommen. Ich glaube, der ist, glaube ich, weiter. Er hat jetzt natürlich aber auch das Problem, dass er zwischen Niederlande und Dänemark auftritt, was beides sehr, sehr starke Länder sind, was den Gesang angeht. Und wenn er da, glaube ich, dann nicht on top ist, ja, könnte es vielleicht irgendwie ein bisschen negativ auffallen. Findest du Dänemark so stark? Ja, gesanglich finde ich irre. Okay. Also was Töne treffen und ja, einfach die Technik angeht. Aber die Performance ist ja altbacken, finde ich. Da ihre Hingeknie und dann irgendwie so. Ja, aber das finde ich, also Dänemark ist für mich auch ein Song, der nur von der Interpretin lebt, weil sie es wie keine andere schafft, finde ich, die Energie rüberzubringen durch den Bildschirm. Also das hat mich total mitgerissen, als ich das Video vom Vorentscheid angeschaut habe, obwohl ich den Song eigentlich nicht so gerne mag und auch die Inszenierung irgendwie kitschig fand, aber diese Sängerin hat mich irgendwie in den Bann gezogen und die ist technisch dermaßen versiert, dass es mich begeistert hat. Okay, also mich flasht der Song überhaupt nicht. Ich finde es auch, ich habe auch in diesem Jahr wieder mit diesem dänischen Beitrag wieder meine Probleme und für mich ist es eigentlich nur ein in den Wind schreien, was sie da so irgendwie macht. Ich sehe es sehr, sehr schwierig fürs Finale. Ich sehe das eigentlich überhaupt nicht. Also ich glaube schon, dass sie weiterkommt, einfach dadurch, dass sie halt, was Sophia schon sagt, diese starke Ausstrahlung hat und halt diese starke stimmliche Qualität. Sie hat Glück, dass sie nicht direkt hinter den Niederlanden oder sowas ist, sondern dass man da schon auch nochmal, ich sage jetzt mal, einen Lückenbüßer dazwischen gepackt hat. Ja, ich find's auch stark. Also ich bin sonst eigentlich auch nicht so für solche Nummern, aber mich hat die auch irgendwie total abgeholt und total gepackt. Also es ist nur ihre Performance, der Song an sich, die Bühne, das mag ich auch alles gar nicht so gerne, aber ich glaube, dass sie als Person und mit ihrem Können da irgendwie überzeugen kann. Dann gehen wir doch jetzt mal ins zweite Semifinale. Wen seht ihr da weiter? Wir fangen mal an mit Serbien. Nein. Sehe ich knapp weiter. Ich sehe es auch nicht weiter. Das ist eigentlich, habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, wie der Song geht. Den Song finde ich ganz cool eigentlich, deswegen habe ich es jetzt mal weitergeschickt. Aber ja, ist glaube ich auch, wenn dann, wackeliger Kandidat. Mhm. Österreich. Ja. Ja. Ja, ne? Ist für mich irgendwie raus, weil mir ist es zu kitschig. Ich weiß nicht, aber es kann gut sein, dass es ankommt. Ich mochte auch letztes Jahr, das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder auf großes Hallo stoßen, ich mochte auch den letztjährigen österreichischen Beitrag überhaupt nicht. Die Zoe, die konnte mich nicht mitreißen. Okay, das geht für mich wieder so ein bisschen in die gleiche Kitschschiene rein. Das ist also, ja, aber wahrscheinlich kommt es trotzdem weiter. Aber für mich ist es irgendwie, ich weiß es nicht. Okay. Ist für mich raus. Mazedonien. Raus. Sofort raus. Es ist live total raus. Arsch. Du kommst hier nicht rein. Die Performance ist nee, raus. Nee, ich sehe es auch schwierig. Ich glaube, das wird eher nichts. Das ist, glaube ich, so in der Playlist zum Hören ist es, glaube ich, ganz nett, aber glaube ich, nichts für die Bühne. Malta. Die junge Bonnie Tyler. Raus. Raus, ne? Raus, das ist der Disney-Song. Nein, raus. Ich hab's weiter. Also das ist Eurovision. Eben, das ist dann vielleicht mein Guilty Pleasure auch irgendwo. Ich, weiß ich nicht. Ich finde es, gut. irgendwie ganz okay. Nett. Ist okay. Rumänien. Weiter. Weiter. Ist weiter, ne? Ja. Ja. Die Niederlande. Weiter. Weiter, ne? Ungarn. Wackelkandidat für mich, weil es stimmlich halt noch gerade ein bisschen schwierig ist. Aber an sich finde ich den Song super. Ja. Ich hoffe, dass er weiterkommt. Ja, ich hoffe auch, dass er weiterkommt. Ich glaube auch, dass viele Kommentatoren diese Geschichte erzählen, von wegen erst der erste Roma und bla bla. Ja. Und dass das dann auch noch mal dazu mobilisiert, dass er weiterkommt. Da kann man an der Stelle tatsächlich, glaube ich, auch sagen, er ist schon in frühester Kindheit mit der Musik aufgewachsen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich an der Stelle bei ihm auch authentisch. Während das vielleicht bei anderen Künstlern dann eher so eine PR-Textgeschichte dann irgendwie auch ist. Da kann man, glaube ich, auch gut eine Geschichte zu erzählen. Dänemark. Weiter. Ist für mich raus. Weiter. Raus. Raus. Irland. Raus. Ist für mich ein Wackelkandidat, weil die Performance jetzt nicht so scheiße ist, wie ich gedacht hätte. Mhm. Also es ist jetzt nicht so schlecht, dass man jetzt sagen würde, oh Gott, ich muss mir die Ohren zuhalten. So schlecht macht das nicht. Ja, ich würde auch, wenn ich jetzt berücksichtige, was man da so an Ausschnitten aus den Proben, würde ich auch eher sagen, ist drin, weil er da, glaube ich, schon ganz gut auf dem Punkt war. Aber wie gesagt, das kann halt, wie gesagt, seine Mädchenstimme kann da auch tatsächlich ein bisschen nerven. San Marino. Da raus. Haben wir es wieder. Raus. Ist für mich auch raus, ja. Ich sage mal, der ist drin. Ich bin ja schon etwas älter. Ich mag dann mehr solche Musik. Kroatien. Oh, raus. Obwohl er gesanglich super ist, aber ich finde es grauenhaft, diese Doppelstimmigkeit, wo er versucht, als Opernsänger zu singen und als irgendwie normal zu singen. Es ist irgendwie für mich, als ob er sich gegen sich selber singen würde. Das ist so, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Mhm. Also technisch ist das eine beachtliche Leistung. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich die Augen zumache, habe ich das Gefühl, der Typ ist schizophren. Ja, kann ich unterschreiben. Man hat nicht das Gefühl, das ist eine Person, sondern beim ersten Mal, wo er die Stimmlage quasi wechselt oder die Gesangsart wechselt, hat man erstmal das Gefühl, okay, wo ist jetzt der zweite Typ und wo singt der und steht er hinter den Kulissen oder wie auch immer. Also das finde ich, passt für mich wieder auch nicht. Ich habe auch, für mich erklärt sich das auch nicht, was Italienisch mit Kroatien zu tun hat. es ist halt wieder für so ein altes oder älteres Publikum ausgelegt, sagen wir es so, aber nee. Also könnte wackelig sein, ne? Mhm. Ja, technisch irre, also Hochachtung, was der Mann da leistet, ist Wahnsinn. Aber das zündet dann im Verbund in diesem Song, finde ich, als Song, der hängen bleiben soll und irgendwie ein guter Song ist, zündet es nicht. Es ist beeindruckend, aber es ist halt einfach kein Song, den man sich gerne anhört, glaube ich. Und ich denke auch nicht, dass das beim Massenpublikum ankommen wird. Das wird nicht verstanden werden. Mhm. Norwegen. Weiter. Weiter. Würde ich auch sagen. Weiter. Schweiz. raus. Ja, ich würde auch sagen, raus. Ja, ich glaube, das wird nicht reichen, glaube ich auch. Nee. Weißrussland. Weiter. Ja. Ja, habe ich auch knapp weiter, ja. Ich auch. Also ich mag es einfach total. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber ich stehe auf solche Folk-Nummern. Das ist einfach, finde ich gut. Also mir hat es eigentlich auch schon, die waren ja sehr früh bekannt. Mir war das auch von Anfang an irgendwie wirklich, mir hat es gefallen. Und auch der Auftritt jetzt in den Proben hat auch überzeugt. Ich glaube, das wird eine Nummer, die, glaube ich, auch Spaß machen wird. Und das sehe ich eigentlich auch so. Dann haben wir noch Bulgarien. Weiter. Auf jeden Fall weiter. Ja, glaube ich auch. Der wird es, glaube ich, machen. Litauen wäre für mich raus. Ist für mich auch raus. Ja. Dann haben wir diesen Schlager aus Estland, Koitum und Lare. Dieter Bohlens Song 2.0. Raus. Hoffentlich raus, ja. Also der Schwedenschlager. Ich finde, Estland hat da auch schon echt bessere Sachen irgendwie geschickt. Und das ist, das wäre mir jetzt tatsächlich auch zu altmodisch. Das ist irgendwie, ist einfach nur schlecht. Und Israel. Raus. Die lustige Dance-Nummer. Es ist ganz schrecklich live gesungen, finde ich. Das kommt irgendwie nicht so, der Funke springt da nicht so wirklich über. Das kann, glaube ich, besser. Also da meine 10 Plätze schon voll sind, ist er dann auch letztendlich dann bei mir rausgefallen. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine gute Dance-Nummer. Die macht dann auch mal so 3 Minuten auch mal Stimmung. Aber dafür ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig. Ne? Das ist irgendwie nicht so abendfüllend, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber nicht so etwas, was man jetzt dann auch nach 4-5 Minuten noch im Hinterkopf hat. Ne? Ja, bei mir ist er noch drin, weil ich glaube, dass der die Halle abfackeln wird. Ich glaube, das wird so der Party-Song des Abends. Ja, aber es wird auf jeden Fall schwierig für ihn. Und er muss da wirklich gucken, dass er den Gesang noch ein bisschen sauberer hinbekommt. Also die israelischen Fans, die treten ja immer sehr massiv auch in der Halle auf. Und die werden natürlich da auch tatsächlich die Halle abreißen, glaube ich, wenn Imri da auf der Bühne ist. Das ist aber die Frage, ob sich das wirklich dann im Fernsehen dann auch so transportieren lässt. Da regelt man ja dann doch eher den Ton etwas runter, damit es nicht ganz so laut wird. Also glaube eher nicht. Dann gehen wir doch nochmal die Big Five nochmal durch. Von Livina hat man ja jetzt sogar schon beide Proben sehen können. Sie hat jetzt heute ihre zweite Probe absolviert. Es wird ja irgendwie tatsächlich viel darüber gesprochen. Reicht der Song? Ich habe zum Beispiel jetzt mir die Probe angeschaut. Was mich wahnsinnig stört, ist eigentlich ihr altbackenes Kleid. Also sie sieht aus wie Barbara Schöneberger, muss ich mal sagen. Ja. Oder? Dieser Kommentar ist einfach, der trifft es einfach. Der war ja unter irgendeinem YouTube, unter der ersten Probe, glaube ich. Genau, ich habe das auch gelesen. Ich habe das gleich so, das stimmt, er hat recht, das sieht wirklich aus wie Barbara Schöneberger, die fast die gleiche Frisur hat. Ja. und kleidtechnisch auch. Heute in der Pressekonferenz hat sie erzählt, dass das, oder habt ihr es auch gesehen? Da hat sie erzählt, dass der Designer dieses Kleides ist irgendwie ein Freund von ihr noch aus London. Und der hat dieses Kleid wohl damals auf ihren Körper quasi designt. Also sie war quasi Muse für dieses Kleid. Und daher hat sie wohl irgendwie eine emotionale Bindung zu diesem Kleid. Kann natürlich auch wieder hanebüchener PR-Quatsch sein. Mhm. Aber so als Story hinter dem Kleid finde ich es ganz gut. Macht das Kleid nicht schöner. Sie wirkt ein bisschen, die Frisur finde ich, ja ihre Frisuren weiß ich nicht. Aber das Kleid stört mich persönlich jetzt gar nicht mehr so arg. Ja, so sehe ich es auch. Ich finde das Kleid eigentlich auch ganz schön. Ich finde nur ihr Styling immer so, also Haare, Make-up finde ich immer so ein bisschen zu alt gemacht. Mhm. Also die Haare, das ist wirklich irgendwie so eine Barbara Schöneberger-Richtung. Barbara Schöneberger sieht natürlich auch immer ganz gut aus eigentlich, aber irgendwie finde ich, zu Levina passt es nicht so ganz. Ich finde, da wäre auch wieder so ein bisschen Understatement wie im Vorentscheid, was einfach ja so ein etwas hübscherer Pferdeschwanz war oder ein Dutt, weiß ich gar nicht mehr genau. Das fand ich eigentlich ganz schön. Das ist mir jetzt so ein bisschen zu aufgebauscht. Aber sonst sieht das eigentlich ganz gut aus, was man da bisher gesehen hat, finde ich. Ja, sie ist, glaube ich, auch tatsächlich, also am Gesang kann man, glaube ich, da auch nicht so wahnsinnig viel rummäkeln. Aber mich hat das eigentlich, das Kleid doch ein bisschen sehr gestört, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ob sich das dann auch transportieren lässt, dass sie es eben halt, dass es auf ihren Körper geschneidert ist. Und also ich fand auch schon ihre Frisur in diesem ersten Video von Perfect Life auch sehr grenzwertig. Und da würde ich irgendwie auch tatsächlich eher eine normale Frisur, würde ich da auch eher besser finden. Wir werden mal sehen. Also ich denke nur, man hat, glaube ich, so einigermaßen das Beste aus diesem ganzen Song irgendwie gemacht, der ja nun auch nicht irgendwie so der große Reißer irgendwie halt ist. Was glaubt ihr, wieder letzter Platz oder schaffen wir es mal ein bisschen weiter nach vorne? Ich glaube, dass sie durch ihre immense Promotour und durch ihre gute Ausstrahlung und die wahnsinnig gute Bühnenpräsenz ein paar Plätze wird rausholen können. Aber ich schätze, dass es so knapp Top 20 wird, also irgendwie vielleicht Platz 18 oder so. Wäre jetzt natürlich auch so. Sie ist einfach eine großartige Performerin, das muss man einfach so sagen. Sie macht das sehr, sehr souverän, auch die ganzen Pressekrams, ich habe mir das auch gestern und heute nochmal so ein bisschen angeguckt, immer freundlich, immer nett, immer smile, also immer lachen und so, und dadurch wirkt sie einfach, also bietet sie viel Identifikationspotenzial. Und man kann sich schnell in sie hereinversetzen. Klar, sie ist nicht so spontan wie eine Lena, aber wir sollten vielleicht auch als Deutsche uns mal wegdenken von diesen ganzen Lena-Vergleichen ständig. Ich glaube nicht, den letzten Platz ist, glaube ich, auch für jemand anders vorbestimmt. Aber es wird mal wieder ein bisschen Punkte geben. Nein, ich glaube, der Vergleich ist tatsächlich eher so vielleicht der Vergleich mit Jamie Lee im letzten Jahr. Die war ja nun sehr schüchtern und hat sich da, oder Anne-Sophie ja ähnlich, die war ja dann auch in weiten Teilen sehr überfordert mit dieser ganzen Pressearbeit. Und da ist Levina doch sehr souverän. Also sie hat so ein bisschen sie hat einen kleinen schüchternen Touch, aber der stört nicht so. Und sie ist trotzdem sehr, wie du schon sagst, sehr freundlich, sehr zuvorkommend und macht geduldig auch alles mit, und das macht sie natürlich auch tatsächlich sehr sympathisch. Und dann kann man natürlich auch mit so einem Künstler auch durch Europa reisen, was sie ja jetzt auch getan hat. Bei diversen Pre-Shows war sie. Sie war in verschiedenen Ländern, um sich da auch bekannt zu machen. Und das kann man nun natürlich auch nicht bei weitem mit jedem deutschen Künstler, der dann für Deutschland beim ESC antritt, auch machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ihr Pluspunkt. Also das sieht man ja auch bei ganz vielen Künstlern, wenn man die so im Interview sieht. Es sind ja bei weitem auch nicht alle so, erstmal im Englischen nicht so ganz gut zu Hause, und dann auch überhaupt so dieses Spiel mit den Medien, das kann auch nicht bei weitem jeder. Und da ist sie, glaube ich, auch, weil sie auch dann jetzt auch ein bisschen älter ist und nicht so jung wie Jamie Lee, da macht das dann wahrscheinlich dann so diese 7-8 Jahre Altersunterschied, machen da ja wahrscheinlich auch ein bisschen was aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Wer mich auch sehr positiv überrascht, das ist Lucy Jones aus Großbritannien. Also auch wenn vielleicht der Song jetzt nicht so, Mietze hatte das ja auch so beim Songcheck so, das ist ja auch sehr gewöhnlich, hat sie ja gesagt, aber die Stimme ist halt schon sehr knallig. Und da bin ich mal gespannt, wo Großbritannien letztendlich da irgendwie landen wird. Also mich hat das schon sehr geflasht. Wie sieht das bei euch aus? Ich habe den Vorentscheid gesehen und ich finde die stimmlich einfach stark. Und das ist so ein bisschen wie bei der Dänin oder die Australierin, die für Dänemark antritt, oder wie auch immer man das sagen möchte. Die ist stimmlich stark, die holt mich ab und die vermittelt irgendwas. Die hat auch so eine Präsenz, die bringt das einfach rüber. Ich finde sie auch stimmlich wahnsinnig stark, aber der Song ist und bleibt mir zu langweilig. Das holt mich, also das kann ich mir nicht so gut merken, das langweilt mich auch auf die Dauer von 3 Minuten dann irgendwann, obwohl ich beeindruckend finde, wie gut sie das singt. Da haben wir ja schön den ESC mal auseinandergenommen. wo werdet ihr denn den Song Contest jetzt verfolgen? Auch die Semifinals und dann natürlich den großen Abend. Was ist da bei euch geplant? Ja, also am Dienstagabend gucken wir noch getrennt quasi. ich wahrscheinlich zu Hause. Das ist bei uns so eine Familiengeschichte. Wir werden das alle zusammen gucken. Und am Donnerstagabend kommt dann Frau Steinhuber aus München. Auch. Zu uns ins schöne OWL. Wenn ich es richtig auf dem Plan habe. Du kommst Donnerstagabend, ne? Ja. Ja, genau. Und dann werden wir Donnerstagabend bei mir zusammen gucken. Dann, wie gesagt, am Freitag machen wir 2 Stunden Eskalation im Paderborner Uniradio. Und dann gibt es Samstag ein landestypisches Buffet im Paulsinschen Haushalt. Und wir werden dann auch das Finale zusammen gucken. Also Spezialitäten aus der Ukraine werden dann gereicht. Ja, wir wissen noch nicht so ganz was, aber das hat sich so eingebürgert, dass wir immer so ein landestypisches Buffet machen. Also, dass wir an dem Abend des ESCs dann irgendwie uns irgendwas zusammen googeln und dann irgendwas kochen. Also, genau. Was macht ihr denn? Also ich werde mich mal auf unseren Podcast dann weiter vorbereiten. Ich werde ihn eigentlich soweit dann auch alleine gucken. Bei mir gibt es im Freundeskreis nicht so viele, die den ESC wirklich so ausgiebig gucken. Und ich gucke mittlerweile ungerne mit Leuten, die den Song Contest so sonst überhaupt nicht. Also für mich ist es dann immer so ein bisschen so, wie wenn ich mich beispielsweise bei der Fußball-WM dann irgendwie halt schauen würde und dann in die Runde fragen würde, wie geht denn eigentlich nochmal dieses Abseits? Dann schmeißen mich dann irgendwie auch sicherlich Leute raus. Und am Sonntag nach dem Finale noch eine Podcast-Folge machen und werden das nochmal Revue passieren lassen, was da in der Woche halt passiert ist. Und da werde ich mich natürlich auch noch eingehend drauf vorbereiten. Und bei dir, Dennis? Oh. Ja, ich werde es ähnlich machen. Ich werde das hier mal versuchen, in diesem komischen Kabelnetz vom Wohnheim irgendwie zu gucken, weil es ist nicht so einfach, weil man manche Sender gar nicht richtig bekommt. Vor allem One ist so ein bisschen wackelig. Da muss ich mal gucken, ob ich auf das Internetstream umschalten muss, weil viele Sender hier nicht zur Verfügung stehen. Mal gucken. Deswegen hätte ich es schöner gefunden, wenn es auf Phoenix gelaufen wäre, aber gut. Aber wir schauen mal. Also ich werde es wahrscheinlich, es gibt nämlich nicht so viele Leute, die sich dafür interessieren hier in der Umgebung. Es gibt auch keine Möglichkeit, das irgendwie als Event zu gucken. Ich weiß, dass manche Hochschulen oder Unis das auch so richtig als Event feiern und dann so richtige Public Viewing Sachen machen. Es gibt da ein paar Unis, die das tun, aber hier in der Nähe ist es leider ein bisschen unmöglich, da irgendwie dabei zu sein. Deswegen gucke ich es wahrscheinlich alleine. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für diese muntere Runde. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, genau. Hat super viel Spaß gemacht. Wir werden uns sicherlich nochmal auch in der nächsten Saison bestimmt nochmal zusammenschalten wieder. Sehr gerne. Das werden wir sicherlich noch mal wiederholen. Und dann wünsche ich euch auch ganz viel Spaß. Auch den Zuhörern vom Green Room wünschen wir viel Spaß. Wir sind nächste Woche am 14. Mai dann auch wieder live um 15 Uhr wieder zu hören und dann ab 15. Mai wieder als Download dann auch zu hören. Und danach gehen wir dann auch erstmal in die Sommerpause. Dann ist ja erstmal kein ESC. Und wir werden mal schauen, ob es dann Italien geworden ist. Ich sage vielen Dank. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.